Ja, genau. Ich bin Tobias. Viele nennen mich auch Holz von der Gruppe Level Up, die heute den Vortrag hier veranstaltet. Der ist eingebettet in eine Reihe, die heißt Bedrohte Ordnung. Hier ist ein Plakat dazu. Da fehlt er allerdings noch, weil das doch dann relativ kurzfristig noch da hineingemacht wurde. Worum ging es da? Es gibt einen Sonderforschungsbereich an der Uni in Tübingen. Da geht es um Feindforschung und Ordnungszersetzung und was passiert, wenn Ordnungen bedroht sind. Insoweit passt das folgende Thema auch, weil mit der neuen Resolution jetzt vielleicht dann auch, mit dem neuen Atomdeal, wie auch immer man es nennt, vielleicht auch im Nahen Osten die Ordnung bedroht ist, wie auch immer man das sieht. Ja, der Autor von Iran im Weltsystem, Stefan Kriegert ist hier, der auch in zig unterschiedlichen Magazinen immer wieder erscheint und sich nachher sicher noch selbst vorstellt. Und ja, wir legen einfach mal los. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich wusste jetzt noch nicht, dass ich mich selber vorstellen soll, kann das aber natürlich gern noch etwas ergänzen. Zum einen bin ich gar nicht der Autor vom Iran im Weltsystem, sondern der Mitherausgeber, wie auch noch von einem anderen Sammelband zum Iran. Ich bin ansonsten Lehrbeauftragter an der Uni Wien, Politikwissenschaftler und das ist bei dem Thema, um das es heute gehen soll, also die Frage, inwiefern sich beim iranischen Regime unter diesem neuen Präsidenten Rouhani wirklich etwas Substanzielles geändert hat, was das für die Bedrohung Israels bedeutet und für die aktuelle Situation im Nahen Osten durchaus relevant. Ich bin Mitbegründer und heute wissenschaftlicher Direktor von einem Bündnis, das sich Stop the Bomb nennt. Da gibt es da vorne am Büchertisch auch kleine, gratis zu entnehmende Flyer. Ein Bündnis, das sich 2007 in Österreich gegründet hat, 2008 dann auch in Deutschland gegründet wurde und mittlerweile in einer ganzen Reihe von europäischen Ländern existiert. Und seit seiner Gründung bereits eine scharfe, sowohl ökonomische als auch politische Sanktionspolitik gegen das iranische Regime befürwortet. Und das fordert, dass anstatt ewig den Dialog mit dem Mullah-Regime im Iran fortzuführen, endlich die demokratisch, rechtsstaatlich und säkulare Opposition im Iran bzw. im Exil unterstützt wird. Das vielleicht dazu, um den Werbeblock noch zu beenden. Es liegen da noch ein paar andere Bücher und all diese Bücher, also sowohl dieser Sammelband Iran im Weltsystem, auf dem ich vielleicht im Laufe des Vortrags oder auch Diskussion noch ein paar Mal verweisen werde, weil ich natürlich hier nicht alle umfassend besprechen kann, sondern teilweise nur anreißen kann. Sowohl den Sammelband als auch ein paar andere Bücher aus dem Saira Verlag gibt es da nicht nur käuflich zu erwerben, sondern mit 30% Rabatt käuflich zu erwerben. Also wenn euch das interessiert, dann macht davon heute Gebrauch. Ich habe zwar den einen oder anderen ausgearbeiteten Vortrag da vor mir liegen, aber ich denke, in so einer etwas überschaubareren Runde und in dem etwas informelleren Rahmen kann man das auch ein bisschen anders gestalten. Ich werde einfach mal versuchen, ein bisschen drauf loszureden. Und vom Ablauf her denke ich, machen wir es wie immer. Ich werde versuchen, so ungefähr eine knappe Stunde zu reden und dann gibt es halt die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen, Einwände zu formulieren und auch das kann ich gerne vorwegnehmen. Ich mache das relativ oft, solche Vorträge. Mir ist bewusst, dass das ein politisch kontrovers diskutiertes Thema ist. Und genau dafür sind wir ja auch da. Also das soll ja gar nicht verhindert werden, dass es nach meinem Vortrag, nach meinen Ausführungen gerne auch kritische Einwände gibt, auf die ich dann halt versuchen werde, was Vernünftiges zu erwidern. Wenn man das in den letzten Monaten verfolgt hat, also der Titel des Ganzen ist ja Alles neu mit Rouhani, Fragezeichen, ja. Wenn man verfolgt hat, was passiert ist in der Iran-Berichterstattung in den deutschsprachigen Ländern, allerdings keineswegs nur in denen, man kann fast sagen auf der ganzen Welt, seitdem Rouhani im Juni gar nicht so überraschend, finde ich, wie das dann immer dargestellt wurde, diese Farce der iranischen Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Warum sage ich Farce? Weil bevor dann die paar Kandidaten dort angetreten sind, die halt angetreten sind, wurden über 400 Kandidaten erstmal ausgeschlossen von dieser Wahl, also gar nicht zugelassen. Nachdem er also diese Farce der iranischen Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, kann man wirklich von einer Art Begeisterung und Euphorie sprechen. Die gängige Darstellung ist jene, der polternde Mahmoud Ahmadinejad, also der die 8 Jahre davor Präsident im Iran gewesen war, ist jetzt endlich abgetreten und damit ist es zu einer deutlichen Umorientierung des iranischen Regimes gekommen. Die Holocaust-Leugnung ist vorbei, Israel wird nicht mehr mit der Vernichtung gedroht, die Menschenrechtssituation würde sich verbessern, der Ton gegenüber dem Westen hätte sich deutlich entspannt und deswegen gäbe es jetzt die große Chance, Verhandlungen endlich mit diesem Regime zu führen über einen Aspekt, der natürlich die internationale Staatengemeinschaft völlig zu Recht besonders interessiert, nämlich das iranische Atomprogramm, das selbstverständlich ein Atomwaffenprogramm ist. Und das Ergebnis davon haben wir vor 9 Tagen gesehen. Das ist dieser Deal, der nun in Genf gar nicht abgeschlossen wurde, weil er nämlich noch gar nicht in Kraft ist, obwohl das in den meisten Zeitungen so klingt, aber der zumindest beschlossen wurde. Und ich würde gerne versuchen, in der nächsten Stunde gegen beides anzureden. Ich glaube, dass erstens diese Euphorie über Hassan Rouhani vollkommen unbegründet ist. Ich werde also versuchen darzustellen, inwiefern das eine vollkommen falsche Wahrnehmung von Hassan Rouhani ist, wenn man behauptet, dass sich nun im Iran bzw. vom iranischen Regime eine falsche Wahrnehmung ist, wenn man behauptet, es hätte sich dort alles geändert und womöglich auch noch zum Besseren. Und ich würde gerne versuchen zu erklären, warum die Begeisterung über diesen Atomdeal, der da nun getroffen wurde, der leider auch sehr einhellig ist, warum die ebenfalls völlig unbegründet ist. Zunächst also zur Frage, inwiefern Hassan Rouhani ein Moderater, ein Hoffnungsträger, wie es in der Taz stand, ein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz ist. Und ob das also eine richtige Idee ist, nun zu sagen, ja, jetzt kann man mit ihnen verhandeln und irgendwie einen Deal machen und dann wird schon alles gut. Hassan Rouhani ist natürlich nicht irgendwie vom Himmel gefallen und plötzlich im Juni 2013 im Iran aufgetaucht und hat gesagt, hey, ich will jetzt Präsident werden. Sondern er ist seit 34 Jahren eine der zentralen Figuren im iranischen Regime. Im Iran ist 1979 eine ganz spezifische Spielart eines fundamentalistischen, dschihadistischen Islamismus an die Macht gekommen. Das ist selbstverständlich nicht der Islam und das repräsentiert nicht alle Moslems dieser Welt. Im Gegenteil, die überwiegende Moslems dieser Welt hassen das iranische Regime und haben scharfe Kritik daran, sei es, weil sie zu konkurrierenden, ziemlich ähnlich ekligen islamisch-dschihadistischen Gruppierungen gehören oder aber auch, weil sie eine vollkommen andere, sehr viel liberalere Ausprägung vom Islam haben und also mit dem, was im Iran seit 34 Jahren macht, ist überhaupt nichts anfangen können. Zum Glück gibt es da sehr viele von. Aber im Iran ist also eine besonders radikale, besonders dschihadistische, besonders islamistische Ausrichtung an die Macht gekommen, die auch, also wenn man sich das aus der Perspektive einer politischen Theorie anschaut, wirklich etwas welthistorisch Neues geschaffen hat, nämlich eine islamistische Theokratie, die eine neue Form von Herrschaftsform überhaupt eingeführt hat, die sogenannte Herrschaft der Rechtsgelehrten, des Velayat Faqih. Was bedeutet, dass es im Iran seit 1979, da hat sich bis heute nicht groß dran etwas geändert, durchaus unterschiedliche Fraktionen gibt. Ja, also das ist keine monolithische Diktatur, wie man das zum Beispiel im Saddam Husseins Irak kannte. Da gab es ein Machtzentrum und von dem wurde mit brutaler Gewalt und wenn ich es richtig im Kopf habe, 16 Geheimdiensten sowohl die Gesellschaft als auch alle potenziellen Konkurrenten einfach im Schach gehalten und also umgebracht und mit brutaler Gewalt niedergehalten. Das iranische Regime funktioniert anders von Anfang an. Da gibt es im Rahmen dieser islamistischen Ideologie durchaus miteinander konkurrierende Machtzentren, miteinander konkurrierende Institutionen, die aber eben nicht, und das ist die erste Fehlwahrnehmung, die jetzt in den letzten Monaten im Westen sehr deutlich gewesen ist, die aber nicht darum konkurrieren, was die eigentlichen Ziele, was die Inhalte dieser Islamischen Republik Iran, wie sie sich selber nennt, auch wenn sie sehr wenig republikanisches an sich hat, die konkurrieren nicht darüber, die streiten nicht darüber, was die eigentlichen Ziele sind, sondern in allererster Linie streiten die darüber, wie man diese Ziele, über die man sich weitgehend einig ist, wie man die am besten umsetzen kann. Also, um das auf die Jetztzeit zu beziehen, ob man die eher mit dieser forschen, polternden Rhetorik von jemandem wie Ahmadinejad besser voranbringt oder ob man das eher durch dieses Dauerlächeln von Hassan Rouhani voranbringt. Aber das, worum es eigentlich geht, was man damit voranbringen möchte, darüber ist man sich weitgehend einig. Und diese Einigkeit wird unter anderem hergestellt durch eine ganz wichtige Person, die gleichzeitig eine Institution ist, und das ist der oberste geistliche Führer. Der schwebt quasi über diesen permanent konkurrierenden und streitenden Fraktion ist fast zu wenig gesagt, man könnte auch sagen Banden, die dort existieren, ja, der schwebt so über ihnen als vermittelnde Instanz. Der behält das große Ganze im Auge, ne, und ist die vermittelnde Instanz. Und der oberste geistliche Führer ist der eigentlich wichtige, starke Mann im Iran seit 79, und auch das gilt noch heute. 79 war das der Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, der mit Unterstützung anfänglich der marxistisch-leninistischen und sonstigen radikalen Linken im Iran an die Macht gekommen ist. Das ist vielleicht gerade in dem Zusammenhang hier für die spätere Diskussion durchaus von Interesse. Er wäre allerhöchstwahrscheinlich ohne die Unterstützung der autoritären radikalen Linken im Iran, die damals ausgesprochen stark und einflussreich war, ja, überhaupt nicht an die Macht gekommen. Nachdem er von ihnen an die Macht gebracht wurde, hat er sie sukzessive alle ausgeschaltet, soll heißen größtenteils ermordet oder ins Exil getrieben. Aber anfänglich haben sie ihn unterstützt, weil sie in einigen Punkten schlicht und einfach die Ressentiments geteilt haben mit den Islamisten. Im Rahmen so eines anti-imperialistischen Weltbildes war man sich eben zum Beispiel darin einig, dass die USA und Israel irgendwie die großen Feinde des iranischen Volkes seien. Ja. Wenn man sich das im Einzelnen anschaut, ist das übrigens eine der niederschmetterndsten Episoden in der Geschichte der Linken, die bekanntlich nicht arm ist an niederschmetternden Episoden. Also wenn man sich anguckt, wie die sich teilweise dann gegenseitig an Khomeini ausgeliefert haben und so, das sind grauenhafte Geschichten, die es da gibt. Vielleicht können wir danach in der Diskussion im Einzelnen noch drauf eingehen. Das ist also die Konzeption. Damals war Ayatollah Khomeini der oberste geistliche Führer. Nach seinem Tod Ende der 80er Jahre wurde das Ali Khamenei, also der Mann, der das bis heute noch ist. Der das unter Ahmadinejad war, der das genauso unter Rouhani ist. Und das ist die eigentliche entscheidende Figur. Ja, also nicht der Präsident hat irgendwie den Oberbefehl im Iran über die Streitkräfte oder über die Pasdaran. Nicht der Präsident bestimmt die Leitlinien der Außenpolitik. Das macht der oberste geistliche Führer. Und der ist so eine Art Stellvertreter Allahs auf Erden. Beziehungsweise genauer gesagt das Mahdi. Der Mahdi, das ist eine Besonderheit im schiitischen Islam, ist der angeblich verborgene zwölfte Imam, der eines Tages halt wiederkehren soll und dann kommt so die Erlösung. Das ist also eine Art geradezu messianistische Vorstellung, die da existiert. Und dieser Mahdi ist offiziell der Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Iran. Das klingt ein bisschen albern, ist aber so, das steht in der Verfassung der Islamischen Republik Iran. Also Staatsoberhaupt ist weder der Präsident noch der oberste geistliche Führer, sondern das ist der verborgene zwölfte Imam. Und die Aufgabe dieser Herrschaft der Rechtsgelehrten, also des obersten geistlichen Führers und seines Personals, des ganzen Institutionengeflechts, das es dann im Iran gibt, da gibt es einen Wächterrat, einen Schlichtungsrat, einen Rat zur Erkennung der Systeminteressen, da gibt es ein Pseudoparlament, also es gibt lauter Institutionen, die auch immer in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Wie können die die Welt darauf vorbereiten, dass der Mahdi eines Tages zurückkehrt? Das tun sie zum einen durch eine rigide Durchsetzung islamistischer Wertvorstellungen im Innern. Das bedeutet konkret Herrschaft der Scharia im Iran. Ja. Und das bedeutet wiederum konkret systematische Diskriminierung und Drangsalierung von Frauen, Todesstrafe für Homosexuelle und so weiter. Und nach außen hin wird diese Wiederkunft des Mahdi vorbereitet durch eine aggressive islamistische Außenpolitik, die sich übrigens auch gegen konkurrierende, sowohl islamistische als auch islamische Organisationen natürlich durchaus wenden kann, wie man beispielsweise im Augenblick in Syrien sieht, also wo unterschiedliche konkurrierende dschihadistische Strömungen ja bekanntlich in einer blutigen Auseinandersetzung stecken mittlerweile. Die aggressive Außenpolitik nach außen, die ist durchaus relevant, auch wenn wir über die Person Hassan Rouhani sprechen. Khomeini hat gleich nach der Revolution proklamiert, dass man diese Revolution also in die ganze Welt exportieren muss. Also es ist eine sehr klare Ansage gewesen, das kann man auch in den frühen Schriften von Khomeini von vor der Revolution schon nachlesen. Ja, die gibt es teilweise auch auf Deutsch, sehr, sehr empfehlenswerte Bücher wie das Islamische Regiment, ja, in denen man dann übrigens auch merkt, dass es beim Iran keineswegs nur um eine ausgesprochen aggressive Hetze gegen Israel geht, sondern auch um ganz klassischen Antijudaismus. Ja, also wenn Sie die Schriften von Khomeini lesen, werden Sie das merken, dass einige Passagen tatsächlich klingen, als wenn die aus dem Stürmer oder Mein Kampf abgeschrieben sind. Und das sage ich ohne jede Polemik und Übertreibung. Das ist schlicht und einfach so. In diesen Schriften fordert er sofort auch, erklärt er, dass diese neue Form von Herrschaft, die er dort etabliert hat, dieses Velayat-i-Fiqh, diese Herrschaft der Rechtsgelehrten, diese rigide Interpretation eines schiitisch-fundamentalistischen Islams, dass das keineswegs nur ein Modell für den Iran sein soll, sondern letzten Endes auf der ganzen Welt gelten soll. Ja? Das heißt, man muss die Revolution exportieren. Das hat sich zum einen daran gezeigt, dass man sofort angefangen hat, in den diversen arabischen Ländern Umsturzversuche im Sinne dieser Ideologie von Khomeini durchzuführen. Das sichtbarste Ergebnis davon heute ist die Situation im Libanon, wo die Hisbollah, also eine schiitisch-dschihadistische Organisation, die schlicht und einfach eine Gründung, eine Art Außenposten des iranischen Regimes ist, de facto die Macht übernommen hat. Ja. Ausdruck von diesem Revolutionsexport und diesem globalen Herrschaftsanspruch sind aber noch zwei andere Sachen, die wie gesagt in Hinsicht mit dem aktuellen Präsidenten von Bedeutung sind. Das iranische Regime hat keineswegs nur im Iran Oppositionelle hingerichtet, und zwar zu Zehntausenden, das sollte man vielleicht immer mal wieder erwähnen. Ja. Es sind Zehntausende Oppositionelle in den letzten 34 Jahren im Iran ermordet worden und es sind Millionen Iraner und Iranerinnen ins Exil getrieben worden. Also das ist selbst in der Konkurrenz der Diktaturen, ne, ein, sagen wir mal, in Anführungszeichen, vorzeigbares Ergebnis. Ne, die sind da ziemlich vorne mit dabei. Sie haben diese Oppositionellen aber auch außerhalb des Irans verfolgt. Und zwar auch in Europa. Und zwar auch hier in der Bundesrepublik Deutschland. Das bekannteste Beispiel ist das sogenannte Mykonos-Attentat Anfang der 90er Jahre, wo in einem Lokal in Berlin der Führer der Demokratischen Partei Kurdistan Iran, also einer damals noch sozialistischen, heute eher sozialdemokratischen Partei, und seine Begleiter schlicht einfach über den Haufen geschossen wurde von einem Mordkommando der Islamischen Republik Iran. Und solche Anschläge haben damals Anfang der 90er Jahre in fast allen europäischen Großstädten stattgefunden. In Wien, in Genf, mehrfach in Paris. Das ist das eine, aber diese außerhalb des Irans stattfindenden Aktionen haben sich nicht nur gegen Oppositionelle gerichtet und haben auch nicht nur in Europa stattgefunden. Ein anderes wichtiges Beispiel hier, man könnte wie gesagt noch tausend andere Sachen anführen, ich muss da jetzt mal einzelne Beispiele rausgreifen. Wichtiges anderes Beispiel ist eins der blutigsten antisemitischen Massaker, die überhaupt nach 1945 außerhalb Israels stattgefunden haben. Nämlich der Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum, also wohlgemerkt nicht die israelische Botschaft, was schlimm genug gewesen wäre, sondern auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires 1994. Bei diesem Anschlag, ich muss schon eher sagen, bei diesem Massaker wurden 85 Menschen ermordet und mehrere hundert schwer verletzt. Und die argentinische Justiz ermittelt bis heute gegen die Hisbollah und gegen Spitzen des iranischen Regimes genau wegen diesem Anschlag. Der Verteidigungsminister unter Ahmadinejad, Ahmad Wahidi, wird bis heute aufgrund seiner Verantwortung für diesen Anschlag von Interpol mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er ist weiterhin aufrecht. Ja, also nur um sich mal in Erinnerung zu rufen, was das Herrschaftspersonal im Iran so ausmacht. Ahmad Wahidi war übrigens auch im Gespräch als Verteidigungsminister unter Hassan Rouhani. Also der hatte kein prinzipielles Problem mit dem. Was hat das nun aber ansonsten mit Hassan Rouhani zu tun? Die Entscheidung für solche Mordanschläge, also für die Ermordung von iranischen Oppositionellen hier in Europa, aber auch für dieses Massaker, wie es in Buenos Aires stattgefunden hat, die wurden im Iran in einer wichtigen Institution getroffen, nämlich im obersten nationalen Sicherheitsrat. Sowas gibt es in fast jedem Land, irgendeine Art Sicherheitskabinett oder sowas, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden. Das gibt es auch im Iran. Und dieser nationale Sicherheitsrat hat immer einen Sekretär, der gleichzeitig der Vertraute des obersten geistlichen Führers ist. Und der hieß Anfang der 90er Jahre Hassan Rouhani. Ja? Also der jetzige, dauerlächelnde Präsident, der angeblich die moderate, irgendwie liberale, reformorientierte Seite dieses Regimes darstellen soll, war maßgeblich mitverantwortlich genau für diese Mordanschläge. Wenn man darüber redet, ob sich mit Hassan Rouhani irgendwas geändert hat, lohnt es sich, was leider auch hier zulande in den Medien kaum stattgefunden hat, einen Blick auf sein Kabinett zu werfen, also auf seine Ministerliste. Weil natürlich Hassan Rouhani nicht alleine irgendwie regiert. Und das kann man, glaube ich, relativ gut zusammenfassen. Ein exiliranischer Autor hier ganz aus der Gegend, aus Konstanz, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ali Shirazi, hat dieses Kabinett recht treffend zusammengefasst, als er gesagt hat, das heißt Zuckerbrot fürs Ausland und die Peitsche für die iranische Bevölkerung. Das kann man allein schon, also wie treffend das diese Formulierung ist, kann man allein schon an der Position des Außenministers und des Justizministers verdeutlichen. Der neue Außenminister ist Mohammed Javad Zarif, der jetzt auch in Genf seinen großen Auftritt hatte. Also jemand, der natürlich total linientreu ist, also der selbstverständlich auch einfach die Ideologie der Islamischen Republik Iran vertritt, aber fließend Englisch spricht, ein freundlicher Herr ist mit guten Manieren oder das, was man im Westen halt für sowas hält, und der also versucht, der Welt ein vergleichsweise gemäßigtes Bild der Islamischen Republik zu zeigen, ohne substanzielle Zugeständnisse zu machen. Also und ungefähr das, was der Präsident eigentlich auch versucht. Das ist quasi das Zuckerbrot fürs Ausland. Der neue Justizminister heißt Mustafa Pour Mohammadi. Den kennt im Ausland so gut wie niemand. Im Iran kennt ihn jeder. Weil, erstens war er bereits Innenminister unter Ahmadinejad. Also unter einem Präsidenten, der angeblich für das komplett andere stehen soll wie Hassan Rouhani. Vorher war er Staatsanwalt bei den Revolutionsgerichten. Das sind diese Kopfabgerichte, die also genau für die Ermordung von 10.000 Oppositionellen verantwortlich waren. Und das weiß jeder im Iran, er ist maßgeblich verantwortlich für das große Gefängnismassaker von 1988, als das Regime innerhalb weniger Wochen tausende Oppositionelle hingerichtet hat. Ja. Und so jemand ist natürlich, ja, die Ernennung von so jemandem zum Justizminister heißt natürlich, in Bezug auf die iranische Bevölkerung, wagt es ja nicht nochmal so einen Aufstand wie 2009 zu probieren. Wenn, ne, dann wisst ihr, wer mit euch sozusagen umgehen wird. Und das merkt man jetzt bereits, also wo es gar nicht große Aufstandsbewegungen im Iran gibt. Die Zahl der Hinrichtungen seit Hassan Rouhanis Wahl hat deutlich zugenommen. Die hat kein bisschen abgenommen. Ja, in allen, da braucht man mich nicht für oder irgendwelche fiesen Ideologiekritiker oder so, sondern kann sich die Zahlen von Amnesty International, von Human Rights Watch oder jeder anderen beliebigen Menschenrechtsorganisation angucken, kann die Zahlen der UNO hernehmen. Die Hinrichtungen nehmen zu im Iran und nicht ab unter Hassan Rouhani. Die Ernennung von jemandem wie Pour Mohammadi durch Rouhani muss einen auch überhaupt nicht wundern, denn auch Rouhani hat zum Beispiel, also dieser bärtige Hoffnungsträger mit Herz, wie die Taz sich ausdrücken beliebte, hat 1999, als es große Studentenunruhen im Iran gegeben hat, die Todesstrafe für die protestierenden Studierenden gefordert. Auch 2009, als Millionen von Iranern und Iranerinnen bekanntlich unter Lebensgefahr, ja, also anders als hier, wo man irgendwie gegen Studiengebühren demonstriert und Repressionsschrei über die Bullen so ein bisschen schubsen und so, ja, unter Lebensgefahr für ihre politische und persönliche Freiheit demonstriert haben und dabei übrigens von der globalen Linken nach Strich und Faden im Stich gelassen wurden. Da können wir gerne nachher auch weiter darüber diskutieren, woher das denn nun eigentlich kommt. Auch als das passiert ist und diese Leute also mit brutaler Gewalt konfrontiert waren, ist Hassan Rouhani natürlich keine einzige Sekunde von der Seite von Ali Khamenei gewichen. Der hat also genau diese brutale Repression auch 2009 gegen diese Freiheitsbewegung, um die es maßgeblich in diesem günstig zu erwerbenden Sammelband geht, ist ja keine Seite von Khameneis Seite, ist ja keine Sekunde von Khameneis Seite gewichen und hat das also auch mit unterstützt. Die Vernichtungsdrohung gegen Israel. Die sind keine Erfindung von Mahmoud Ahmadinejad. Die sind für alle Fraktionen, für alle konkurrierenden Fraktionen im Iran charakteristisch. Die Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel sind seit 1979 offizielle Politik der Islamischen Republik Iran. Auch dafür braucht es keine irgendwie geartete Interpretationskünste oder Auslegungen, sondern man muss sich einfach nur angucken, was das iranische Regime selber von sich gibt. Da geht es nicht um Übersetzungsfehler, sondern man kann diese Sachen von den englischen Webseiten des iranischen Regimes selber zitieren. Das war natürlich unter Ali, unter Ayatollah Khomeini sowieso schon so. Also wie gesagt, das ist 1979 offizielle Politik, aber ich will das an aktuelleren Beispielen versuchen zu verdeutlichen. Ali Khamenei, der eigentlich wichtige, starke Mann im Iran, bezeichnet aktuell Israel als ein, und das ist ein wörtliches Zitat von Fars News, also einer Nachrichtenagentur des iranischen Regimes, auf Englisch, können Sie das im Internet bis zum heutigen Tage nachlesen. Er spricht von Israel als ein, Zitat, Krebsgeschwür, das herausgeschnitten werden muss und herausgeschnitten werden wird. Ich denke, da ist der Interpretationsspielraum sehr gering. Vor wenigen Wochen hat er Israel als ein illegitimes Bastardregime ins Visier genommen. Und das übrigens, als er gerade Besuch aus Österreich hatte, wo der österreichische Außenstaatssekretär in Teheran geweilt hat, der natürlich kein Wort dazu gesagt hat. Bei Hassan Rouhani verhält sich das nicht wesentlich anders. Der hat eine, deswegen mag man ihn im Westen natürlich so, er hat eine etwas zurückhaltendere Rhetorik und hat es gelernt, so ein bisschen stärker diese antizionistische Phraseologie zu übernehmen, wie sie ja leider auch für nicht unwesentliche Teile der europäischen Linken charakteristisch ist. Aber auch Rouhani spricht davon, dass Israel ein elendes Land sei. Das ist ein Zitat, was er am sogenannten Al-Quds-Tag von sich gegeben hat. Also der Al-Quds-Tag wurde bereits 1979 von Khomeini ausgerufen. Und Al-Quds heißt sowohl auf Persisch als auch auf Arabisch Jerusalem. Ja, also da wird zur Befreiung Jerusalems und zur Zerstörung Israels aufgerufen an diesem Al-Quds-Tag einmal im Jahr. Keineswegs nur in Teheran übrigens, sondern auch in Berlin und in Wien und in London und in vielen anderen Großstädten dieser Welt. Und Hassan Rouhani hat natürlich an dieser Al-Quds-Demonstration in Teheran teilgenommen, wo also ganz offen zur Vernichtung Israels aufgerufen wird, hat dort auch eine Rede gehalten, ein Interview gegeben, wo er Israel als alte Wunde im Körper des Islams bezeichnet hat. In anderen Reden spricht er von Israel als einen zionistischen Satan, er legitimiert die Ermordung von israelischen Kindern und so weiter und so fort. Dann gibt es Leute, die in der aktuellen Situation darauf hinweisen. Da komme ich jetzt, ein Punkt vielleicht noch in dem Zusammenhang, Holocaustleugnung. Das kann man auch viel über Hassan Rouhani sagen, aber um es etwas abzukürzen, weil es so schön deutlich wird, mache ich das wieder an Ali Khamenei fest. Auch die Holocaustleugnung im Iran ist keine Erfindung von Mahmoud Ahmadinejad gewesen. Ja, Ahmadinejad hatte auch Vorgänger, direkt vor ihm war Mohammed Khatami, 8 Jahre Präsident, der als noch viel liberaler angesehen wurde im Westen als der jetzige Rouhani. Roger Garodi ist einer der vehementesten Verteidiger, Mohammed Khatami ist einer der vehementesten Verteidiger von Roger Garodi gewesen. Das ist der wichtigste französische Holocaustleugner. Der wurde von Khatami in den Iran eingeladen. Khatami hat dafür gesorgt, dass Garodi eine Audienz beim obersten geistlichen Führer bekommen hat und so weiter und so fort. Dessen Vorgänger Rafsanjani, der in seiner Amtszeit, also Anfang der 90er Jahre sind wir jetzt, im Westen auf ähnliche Art und Weise zu einem Moderaten verklärt wurde, wie der jetzige Präsident, also Rouhani. Von dem gibt es Reden, gibt es Radioansprachen im Iran, wo er erklärt, ja, den Holocaust hat es gegeben, aber da wurden nur 20.000 Juden umgebracht. Also nochmal, das ist keine Erfindung von Ahmadinejad gewesen und deswegen muss es einen auch überhaupt nicht wundern, dass sie bis zum heutigen Tage, also wenn Sie nachher nach Hause gehen, können Sie das gerne nachschauen, wenn Sie moderne Handys haben, auch gleich. Der oberste geistliche Führer, Ali Khamenei, bis zum heutigen Tage auf seiner englischsprachigen Website den Holocaust als einen Mythos bezeichnet. Und das ist das Problem, dass Sie das in so gut wie keiner deutschsprachigen Zeitung lesen können. Dass das also niemand zur Kenntnis nehmen möchte, würde ich fast sagen. Und das liegt wiederum daran, es ist ja nicht schwer, das zu recherchieren oder das zu wissen. Ja? Also das ist ja, man kann es selber nachschauen, es steht mittlerweile auch in diversen Artikeln. Es ist also publiziert, man möchte es aber nicht zur Kenntnis nehmen, weil man diesen unbedingten Willen zu Verhandlungen mit dem iranischen Regime hat. Und zwar genau über dieses Atomwaffenprogramm, von dem eben schon kurz die Rede war. Auch da gibt es nun wiederum die Ansicht, dass das gerade mit Hassan Rouhani so gut gehen würde, denn der hätte in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass er jemand ist, der sehr bereit ist, Kompromisse in dieser Hinsicht zu machen. Und dort wird immer verwiesen auf die Zeit von 2003 bis 2005. Da war Hassan Rouhani im Auftrag seines Chefs, also Ali Khamenei, des obersten geistlichen Führers, Chefunterhändler in den Verhandlungen mit damals den EU-3, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Was das Ergebnis von diesen Verhandlungen war, hat Hassan Rouhani allerdings selber sehr richtig und sehr treffend zusammengefasst und sich im Präsidentschaftswahlkampf im Juni auch genau damit gerühmt, und zwar sehr zu Recht. Er hat nämlich genau in dieser Zeit, als er Chefunterhändler war, durch sein sehr geschicktes Verhandeln mit dem Westen das iranische Atomwaffenprogramm entscheidend vorangebracht. Er sagt vollkommen zu Recht, als er das Nuklear-Dossier übernommen hat, 2003 hatten sie, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, ungefähr 150 oder 170 Zentrifugen. Als er es abgegeben hat, 2005, hatten sie 1700. Kann man jetzt schlecht sagen, dass er das Atomprogramm zurückgeschraubt hat. Und die Taktik, die dahinter stand, ist etwas, was jetzt wieder zur Anwendung kommt. Zum einen, man gibt in einigen Bereichen ein wenig nach, um die ganzen anderen Komponenten des Nuklearwaffenprogramms, das ist eine sehr komplizierte und vielschichtige Angelegenheit. Ich kann dann nachher gerne noch ein wenig in die Details gehen, wenn wir dann vielleicht über diesen Deal von Genf ein wenig genauer reden, um in anderen Bereichen die Arbeiten umso besser voranzubringen. Also zum Beispiel, man verzichtet für eine gewisse Zeit auf die Urananreicherung oder auf die Urananreicherung auf eine gewisse Prozentzahl, um in Ruhe die Arbeiten an der Entwicklung von nuklearen Gefechtsköpfen voranzutreiben. Oder man gibt irgendwie bei der Entwicklung von nuklearen Gefechtsköpfen kurz nach um den zweiten Weg zur Bombe, nämlich die Plutoniumproduktion, besser voranbringen zu können und ungestört zu sein. Und das Ganze verbindet man mit einer Taktik des Täuschens, des Lügens und des Zeitschindens. Und auch das habe ich mir nicht ausgedacht und das ist nicht meine Interpretation. Es gibt eine Rede von Hassan Rouhani, die er 2005 bereits gehalten hat, die 2006, wenn ich es richtig im Kopf habe, veröffentlicht wurde, wo er ganz offen über diese Taktik redet, wo er sich damit rühmt, ja, dass er dem Westen genau mit dieser Taktik des Hinhaltens, des Lügens und des Zeitschindens ziemlich hinters Licht geführt hat und es auch noch geschafft hat, Sanktionen zu vermeiden, anders als sein dummer Nachfolger Ahmadinejad. Ne? Der hat das nicht geschafft. Recht hat er. Nichtsdestotrotz konnte er sich jetzt im September in der UNO hinstellen und eine Rede halten, wo er gesagt hat, der Iran hat noch nie die Taktik des Täuschens in Bezug auf sein Atomprogramm gewählt. Dass der sowas sagt, ist vollkommen nachvollziehbar. Das Problem ist, dass ihm so gut wie niemand widerspricht auf der Weltbühne. Obwohl jeder genau weiß, der sich 3 Minuten mit diesem Thema beschäftigt hat, natürlich haben sie 10 Jahre nichts anderes gemacht, als zu lügen, Zeit zu schinden, zu taktieren und im Westen hinzuhalten. Also auch in dem Bereich sieht man, dass da nicht besonders viel rauskommt. Und dieses Nuklearwaffenprogramm, das ist nun etwas, was die Gefahr, die von diesem iranischen Regime ausgeht, so besonders dramatisch macht. Der Nahe Osten ist voll von durchaus auch Regierungen, von politischen Organisationen, insbesondere von einzelnen Menschen, die Israel Tod und Verderben an den Hals wünschen. Ja, also die natürlich zur Vernichtung Israels aufrufen oder die noch expliziter werden und sagen, wir werden die Juden ans Meer treiben, umbringen. Oder wie einer der wichtigsten sunnitischen islamistischen Prediger, der ein bisschen expliziter ist und sich gar nicht lange mit Holocaust-Leugnung aufhält, Herr Karadavi, sondern sagt, dass er hofft, dass beim nächsten Holocaust, also der Hitler dankt ja, für den Holocaust an den Juden und erklärt, dass er sehr hofft, dass das nächste Mal die Muslime, die Gläubigen, diese Arbeit übernehmen werden beim nächsten Holocaust. Der einzige Unterschied eigentlich ist, oder der maßgebliche Unterschied ist, das iranische Regime steht relativ kurz davor, eine Option auf die Technologie der Massenvernichtung zu haben. Das heißt, wir reden über Leute, die halt nicht nur Vernichtungsfantasien und Drohungen von sich geben, sondern die seit sehr langer Zeit mit einem unglaublichen finanziellen Aufwand, ja, also wir reden von hunderten Milliarden von Dollar, die in dieses Programm investiert werden mussten und auch weiter investiert werden, versucht, sich genau diese Technologie anzueignen. Und daraus resultiert für Israel eine existenzielle Bedrohung. Israel ist ein Land, wo man ganz sicher nicht leichtfertig Wörter wie zweiter Holocaust in den Mund nimmt. In diesem Zusammenhang tun das sehr viele Leute in Israel, und zwar aus den unterschiedlichsten politischen Richtungen. Ja, das finden Sie auch in der israelischen Linken. Es ist eine Bedrohung für die gesamte Region, was dazu führt, dass an diesem Deal, zu dem ich gleich noch ein paar Sätze sage, keineswegs nur die israelische Regierung massive Kritik geübt hat, vollkommen zu Recht massive Kritik geübt hat, sondern auch eine ganze Reihe von arabischen Ländern, die entsetzt sind von dem, was die Amerikaner und die Europäer dort gerade vereinbart haben. Dieses Nuklearprogramm ist natürlich eine massive Bedrohung für die iranische Bevölkerung, allein schon, weil unglaubliche Ressourcen, die man für alles mögliche andere bräuchte, halt in dieses Atomprogramm fließen, anstatt in die Müllabfuhr in Teheran, die sehr verbesserungswürdig wäre. Und es ist perspektivisch natürlich eine massive Gefahr für alle Leute, die von diesem iranischen Regime ins Visier genommen werden. Und das sind so gut wie alle, die sich halt genau diesem Herrschaftsanspruch dieser spezifischen Spieler des Islamismus nicht unterordnen wollen. Jetzt ist die Frage, wie man dieser Gefahr also am besten begegnet. Und das will ich vielleicht sogar schon als Letztes, damit wir relativ schnell vielleicht in die Diskussion einsteigen können, bevor ich dann auch kurz noch was zu diesem Deal sage, auch noch kurz anreißen. Das Allerbeste wäre, und das auf Dauer eigentlich einzig Wirksame wäre, wenn das iranische Regime gestürzt wird. Also, wenn dieses Regime dort landet, wo es seit 34 Jahren bereits hingehört, nämlich im Orkus der Weltgeschichte, denn auf lange Sicht werden alle Gefahren, also nicht nur das Atomprogramm, sondern all die anderen Gefahren, die für die Region, für Israel und vor allem für die Iraner und Iranerinnen von diesem Regime ausgehen, halt nur beseitigt werden, wenn dieses Regime beseitigt wird. Dafür wäre es notwendig, dass es massive Unterstützung dafür gibt, und die gibt es nicht. Nochmal, 2009 hat ein doppelter Verrat an der iranischen Freiheitsbewegung stattgefunden, nämlich einerseits durch die globale Linke, die wie gesagt keinen Finger krumm gemacht hat, um diese Leute, die dort für ihre politische und persönliche Freiheit demonstriert haben, unter Lebensgefahr irgendwie zu unterstützen. offensichtlich braucht zumindest der überwiegende Teil dieser Linken irgendwelche Leute, die sich halt gegen die USA und Israel echauffieren, damit man Unterstützungsdemonstrationen durchführt, teilweise ja mit Hunderttausenden oder weltweit sogar Millionen Teilnehmern. Aber wenn Leute gegen ein Regime demonstrieren und aufbegehren, das die ganze Zeit gegen Israel und die USA hetzt, dann ist von dieser Linken bestenfalls gar nichts zu hören. Schlimmstenfalls ja sogar eine Unterstützung für dieses jeweilige Regime, was es hier in Deutschland auch gegeben hat, wo Leute Ahmadinejad haben hochleben lassen und darüber spekuliert haben, dass es doch prima wäre, wenn man diese Leute, das ist ein Zitat, wo man immer gar nicht dazu sagen möchte, von wem das ist, damit man seinen Namen nicht aussprechen muss, dass die, wie er sich ausgedrückt hat, die Disco-Miezen in Teheran und die Strichjungen des Finanzkapitals, also jene Leute, die dort für ihre persönliche und politische Freiheit demonstriert haben, dass die doch möglichst in einem Darkroom verschwinden mögen, also in den iranischen Folterkellern. Ja? Das war allerdings eher die Ausnahme. In erster Linie hat man von der globalen Linken ja sowas wie ein dröhnendes Schweigen zur Kenntnis nehmen müssen. Ja? Es gab einfach nichts, man hat nichts gehört dazu. Ein doppelter Verrat war das, weil dieser Verrat, die Linke, den haben sie geteilt mit Leuten, gegen die sie ja angeblich immer sind, nämlich mit dem Westen. Ne? Sowohl die Europäische Union als auch die USA haben sich geweigert, diese Freiheitsbewegung so zu unterstützen, wie das notwendig gewesen wäre, außer ein paar wohlfeilen Formulierungen, dass man, also das ist, ich glaube, das weiß ich gar nicht, ob es der österreichische Bundeskanzler oder Frau Merkel war, die haben beide ziemlich gleichlautende Äußerungen von sich gegeben, haben vor einer Gewaltspirale gewarnt. Ja? Also wo Leute irgendwie in Teheran auf die Straße gehen und niedergeballert werden, ja, waren sie von einer Gewaltspirale. Obama ist noch sehr viel weiter gegangen. In dem Augenblick, wo das Regime wirklich mit dem Rücken zur Wand stand. Man weiß, dass 2009 beim Ashura-Fest, das sind große, wichtige Feierlichkeiten, wo sowieso mal viele Leute auf der Straße sind, dass da schon Fluchthubschrauber für Khamenei, für Ahmadinejad und für andere Spitzen des Regimes bereitstanden, weil die sich nicht mehr sicher waren, ob sie das nochmal in den Griff bekommen. Ja, das waren ja nicht nur Massendemonstrationen in Teheran, sondern im ganzen Land ging es ziemlich rund. Im kurdisch-iranischen Gebiet gab es schon bürgerkriegsähnliche Zustände und so etwas. In der Situation hat Obama, der die Führungsperson der freien westlichen Welt, wie er sich hier selber gerne versteht, eine Rede gehalten, wo er von den legitimen Interessen der Islamischen Republik geredet hat. Das war das Signal an diese Leute, dass sie machen können, was sie wollen, dass sie keinerlei Intervention aus dem Westen zu befürchten haben und dass die Leute, die dort also für ihre Freiheit demonstrieren, null Unterstützung aus dem Westen und natürlich auch nirgends anders her bekommen werden. Weil das so ist, ist das im Augenblick also eine nicht sehr realistische Option, zumindest für die unmittelbar nächste Zeit. Und das heißt, hinsichtlich des Nuklearprogramms ist es sehr fraglich, ob das eine realistische Option ist. Nochmal, es wäre mit Abstand die beste. Ja? Eine andere Möglichkeit ist genau das, was ich habe vorhin schon in unserem Bündnis Stop the Bomb erwähnt, was wir seit Jahren fordern. Nämlich, dass man durch sehr scharfe Sanktionen, und das bedeutet noch sehr viel mehr als das, was jetzt wenigstens in den letzten zwei Jahren, also seit 2012 passiert ist, dieses Regime schlicht und einfach nicht nur unter Druck setzt, sondern tatsächlich, sondern wie wäre es denn, wenn wir dabei bleiben, dass ich diesen Vortrag kurz noch zu Ende führe und dann gibt es für alle Anwesenden die Gelegenheit, Einwände zu formulieren und Nachfragen zu stellen. Ja. Aber vielleicht schaffen Sie das genauso wie alle anderen Anwesenden auch, ungefähr noch 10 Minuten zuzuhören und dann können Sie genau das ja sagen, was Sie sagen möchten. Diese Sanktionen wären genau eine Möglichkeit, nicht nur das Regime massiv unter Druck zu setzen, sondern es, wenn man sie vernünftig anwenden würde, und das heißt tatsächlich noch weitgehender als bisher, dem Regime einfach genau jene Ressourcen zu entziehen, aus denen das Regime nicht nur sein Nuklearwaffen- und Raketenprogramm vorantreibt, sondern auch seinen unglaublichen Repressionsapparat, der sich gegen genau jene Bevölkerung richtet, die jetzt gerade als Argument angeführt werden soll. Genau daraus kommen die Ressourcen, nämlich aus dem Handel beispielsweise der deutschen Unternehmen, die in den letzten 34 Jahren eine besondere Vorreiterrolle darin gehabt haben, mit diesen Islamfaschisten im Iran, um einen vornehmen Ausdruck zu verwenden, einen zurückhaltenden. Durch diese Geschäfte haben die, gerade die Konzerne der Bundesrepublik Deutschland, also des Rechtsnachfolgers des Dritten Reiches, dieser Antisemitendiktatur in Teheran ermöglicht, seine Projekte fortzusetzen. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir bereits im Jahr 2013 sind und diese Sanktionen, die nebenbei bemerkt Israel seit Anfang der 90er Jahre fordert, weil Israel das Problem der iranischen Nuklearbewaffnung bereits seit Anfang der 90er Jahre sieht und seitdem alles versucht hat, eine nicht-militärische Lösung für dieses Problem zu finden. Es hat sich aber fast 20 Jahre lang niemand dafür interessiert, was die Israelis gesagt haben. Die Frage heute 2013 ist natürlich, was ist, wenn die iranische Bevölkerung nicht in der Lage ist, dieses Regime zu stürzen? Was ist, wenn Sanktionen entweder nicht in Ausmaßen und im Umfang zustande kommen oder wenn sie nicht die gewünschte Wirkung zeigen? Was ist, wenn es keine Unterstützung für die iranische Opposition gibt und sie also nicht in die Lage versetzt werden, das zu machen? Was ist, wenn auch diplomatisch-politischer Druck auf dieses Regime nicht dazu führt, dass das Regime sein Nuklearwaffenprogramm einstellt? Die Lösung, die einige westliche Länder jetzt erschreckenderweise, übrigens keineswegs alle, Kanada zum Beispiel hat das scharf kritisiert, die erschreckenderweise glauben gefunden zu haben, ist das, was wir in diesem Deal von Genf gesehen haben. Dieser Deal ist eine einzige Katastrophe. Er bedeutet nämlich, dass erstmals überhaupt das iranische Nuklearwaffenprogramm anerkannt wird durch den Westen und durch die internationale Gemeinschaft. Das war bisher nicht der Fall. Im Gegenteil, es gibt aufrechte Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, die also von jenen Ländern, die jetzt im Genf mit dem Iran verhandelt haben, selber verabschiedet wurden. 2006 zum ersten Mal, die wurden seitdem immer wieder erneuert. Die fordern unmissverständlich die komplette, also nicht die teilweise, sondern die komplette Einstellung der Urananreicherung im Iran. Das ist, um es technisch kurz zu sagen, es gibt zwei Wege zur Bombe, Urananreicherung, Plutoniumproduktion. Der Iran verfolgt beide Wege. Dort wird also unmissverständlich die vollständige Einstellung der Urananreicherung gefordert, nicht die Rücknahme von Anreicherung auf 20% auf nur 5% oder solche Sachen, sondern es wird die komplette Rücknahme der Anreicherung gefordert. Und mit diesem Deal von Genf wird also diese UN-Resolution schlicht und einfach gebrochen, weil man erkennt die Urananreicherung an, nicht nur für das Übergangsabkommen, was das ja angeblich nur sein soll, sondern selbst bereits für ein späteres Endabkommen. Der zweite Punkt ist, der Iran, wie gesagt, betreibt auch den zweiten Weg zur Bombe, und zwar in seinem Schwerwasserreaktor in Arak. Bei dem schaffen es selbst die iranischen Märchenerzähler nicht ernsthaft irgendwie zu erklären, was das in einer zivilen Nutzung eines Atomprogramms, welche Rolle das eigentlich spielen sollte. Kann man schlicht und einfach auch nicht, weil jeder weiß, diese Schwerwasserreaktoren haben überhaupt keine Funktion in einem zivilen Nuklearprogramm. Es gibt 19 Länder auf der Welt übrigens, die Nuklearenergie zivil nutzen. Die haben keine einzige Zentrifuge, die betreiben keine Urananreicherung und erst recht natürlich haben die keinen Schwerwasserreaktor. Kanada und Indonesien darunter, also nicht so ganz kleine, unwichtige Länder. Der Iran hat beides. Der hat 20.000 Zentrifugen mittlerweile. Er betreibt Urananreicherung und er betreibt diesen Schwerwasserreaktor. Er baut diesen Schwerwasserreaktor in Arak. Auch der wird anerkannt in diesem Abkommen. Es müssen zwar Teile des Baus an diesem Reaktor eingestellt werden, laut diesem Abkommen, aber der Reaktor als solcher, die Existenz dieses Reaktors als solches, wird anerkannt. Der nächste Punkt, die Inspektionen, die jetzt stattfinden sollen. Zum Ersten muss man in Arak unterscheiden zwischen der Fabrik zur Herstellung von schwerem Wasser und der eigentlichen Plutoniumproduktion. Das schwere Wasser wird in Zukunft kontrolliert werden durch Inspektionen, die Plutoniumproduktion nicht. Da ist man darauf angewiesen, schlicht und einfach das zu glauben, was das iranische Regime, was über zwei Dekaden über sein Nuklearprogramm schlicht und einfach gelogen hat, der Weltöffentlichkeit jetzt mitteilt. Das zweite, das fast wichtigere Problem bei diesen Inspektionen ist, die werden in Zukunft ausschließlich in jenen Anlagen stattfinden, also Arak, Natanz, Isfahan, Fordo und so weiter, die vom iranischen Regime selber bereits als Teil des Atomprogramms deklariert wurden. Das Problem ist, in all jenen Anlagen, wo die internationale Gemeinschaft einschließlich der IAEO, also der Internationalen Atomenergieorganisation, schon lange vermutet, dass dort entscheidende Komponenten des militärischen Atomprogramms stattfinden, dort wird es keine Inspektionen geben. Ein Beispiel, der Militärkomplex in Parchim, wo die IAEO schon ewig vermutet, dass dort eine Versuchskammer zum Test von nuklearen Sprengköpfen existiert. Die IAEO fordert offiziell seit 2012, dass man dort Inspektionen machen kann. Die Iraner sagen schlicht und einfach nein. Auch in diesem Abkommen steht wiederum, das kommt überhaupt nicht vor, da steht gar nichts dazu drin. Also das heißt, auch dieses Abkommen besiegelt, dass in diesen Anlagen, um die es eigentlich gehen müsste, wo es eigentlich darum gehen würde, um festzustellen, was die Waffenkomponenten dieses Atomprogramms sind, dort wird es überhaupt keine Inspektionen geben. Gleichzeitig wird bereits die mühsam errichtete Sanktionsarchitektur aufgelöst und das iranische Regime wird durch seine jahrelange Taktik des Täuschens, Hinauszögerns und Lügens mit Milliardenüberweisungen demnächst unterstützt werden. Die deutsche und österreichische Industrie, nicht nur die, aber nachdem wir hier in Deutschland und nahe an Österreich sind, scharf natürlich bereits in den Staatlichern. Die finden das alles ganz großartig. Die deutsche Industrie und Teile der deutschen Linken. Und haben bereits angekündigt, dass sie nun also demnächst wieder ganz ungestört ihre Milliardengeschäfte mit einem antisemitischen Holocaust-Leugner-Regime hoffentlich abwickeln können. Ein Beispiel von die österreichische OMV, das ist einer der wenigen Global Player, die es in Österreich gibt, man könnte aber ähnliche Beispiele auch aus Deutschland nennen, die wollten schon zu Ahmadinejad-Zeiten einen Milliardendeal, und zwar einen 22 Milliarden Euro Deal mit dem iranischen Regime abschließen. Das ist auch in der Welt des Big Business nicht Peanuts, ja, 22 Milliarden Euro. Die mussten sie auf Eis legen, aufgrund von scharfer internationaler Kritik und vermutlich auch ein klein wenig aufgrund unserer Skandalisierung als Bündnis Stop the Bomb. Das war so ein bisschen mit der Initialzündung, wie dieser Deal angekündigt wurde von unserem Bündnis. Und haben jetzt natürlich, also sie haben schon nach der Wahl Rouhanis ziemlich jubiliert, aber jetzt nach diesem Deal haben sie öffentlich angekündigt, dass sie natürlich die Pläne für dieses 22 Milliarden Euro Geschäft wieder aufs Tapet bringen werden und dass sie also jetzt versuchen werden, das in die Tat umzusetzen. Um tatsächlich zum Ende zu kommen, damit genügend Zeit für Einwände und eine Diskussion bleibt. Wir haben also eine ganze Reihe von Optionen. Wir müssen im Jahr 2013, Ende des Jahres 2013, aber natürlich auch darüber reden, was eigentlich ist, wenn all diese Optionen nicht funktionieren. Es gäbe natürlich auch noch die Option zu sagen, ja, da haben die halt Atomwaffen. Warum das so ist, kann ich dann vielleicht nachher noch weiter ausführen, aber das halte ich für keine Option, sondern für eine ausgesprochen gefährliche Angelegenheit. Das würde für die komplette Region ein nukleares Wettrüsten bedeuten, insbesondere durch die arabischen Staaten. Das würde das Regime für die nächsten Jahrzehnte an der Macht halten, was eine Katastrophe für die iranische Bevölkerung wäre. Und es würde für Israel bedeuten, dass es unter dem Damoklesschwert eines nuklear bewaffneten Regimes leben muss, was seit 34 Jahren immer wieder erklärt hat, sie werden die Stadt Israel vernichten. Das kann und darf also keine Option sein. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man heute sagen, es gibt natürlich eine militärische Option. Und das ist die wahrscheinlich mit Abstand schlechteste Option, die es überhaupt gibt. Und ich glaube, dass es kein Land der Welt gibt, wo man sich so bewusst ist darüber wie in Israel, weil das nämlich, gerade wenn Israel das alleine durchführen müsste, eine ausgesprochen riskante, gefährliche Option wäre, gerade auch für Israel. Aber nochmal, das ist ja keine Situation, die Israel herbeigeführt hat, sondern das ist eine Situation, die die vollkommen verfehlte, jahrzehntelange Iran-Politik des Westens, insbesondere Europas und insbesondere Deutschlands herbeigeführt hat. Also wo man jahrelang, eigentlich sogar jahrzehntelang, alle nicht-militärischen Möglichkeiten sabotiert hat und ausgeschlossen hat, um dieses iranische Regime zumindest in die Schranken zu weisen, möglichst zu schwächen und ihm also so ein Nuklearprogramm einfach zu verunmöglichen. Und man muss heute darüber reden, dass das, was wir jetzt im letzten halben Jahr beobachtet haben, also diese euphorischen Reaktionen auf Rouhani, auf dieses, wie ich das in einigen Artikeln versucht habe auszuführen, dieses freundliche Gesicht des Terrors, und dass dieser Deal, der jetzt abgeschlossen wurde, wo man übrigens vollkommen kaltschnäuzig über die Bedenken nicht nur Israels hinweggegangen ist, sondern auch eine Reihe arabischer Staaten, die also genau die gleichen Bedenken formuliert haben, diese beiden Sachen, die nötigen Israel geradezu dazu, sich Gedanken darüber machen zu müssen, gegebenenfalls diese für Israel existenzielle Bedrohung eigenständig auszuschalten. Nochmal, das ist keine gute Option, aber die Akzeptanz, dass ein Regime wie das iranische, was seit über 34 Jahren dem Staat Israel, also dem Staat der Shoah-Überlebenden, mit der Vernichtung droht, dass das in den Besitz von Waffen kommt, die das real ermöglichen würden, das kann und darf einfach gar keine Option sein. Soweit erstmal von meiner Seite. Vielen Dank für die geduldige, weitgehende Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wir können gerne gleich in eine Diskussion einsteigen, meinetwegen sehr gerne ohne irgendwelche Raucherpausen. Danke. Wie ist das Bild hier? Sollen wir gleich weitermachen? Ja. Dann würde ich gerade eine Rednerinnenliste führen und hier hinten gerade anfangen. Du hattest vorhin Eisern, den hast du noch gleich. Ja, ich hatte eigentlich schon gesagt, also sowohl Krieg als auch Sanktionen sind ja Krieg mit den armen Mitteln, also so war das dann nicht treffen am Ende die Bevölkerung. Und ich bin empört, dass grüne Positionen hier geäußert werden darf. Das kann einfach nicht sein. Also Krieg als Option, Krieg ist sag das doch dem iranischen Regime. Das führt doch seit 34 Jahren Krieg. Das iranische Regime führt seit 34 Jahren Krieg gegen die iranische Bevölkerung und dieses iranische Regime führt seit 34 Jahren einen verdeckten Krieg gegen Israel. Also ist ja wohl klar. Warum? Ja, genau deswegen. Wenn Sie sagen, das iranische Regime führt Krieg und deswegen muss es weg, wie können wir dann sagen, wir befürworten Krieg? Dann würden wir uns genauso. Also dann würde jeder, der sagt, ihr müsst weg, sozusagen recht haben. Also es ist in sich unlogisch, so zu argumentieren. Um zu verdeutlichen, warum das nicht unlogisch ist, versuche ich ein möglichst drastisches Beispiel zu wählen. Ich vermute, dass auch Sie nicht sagen würden, dass im Zweiten Weltkrieg beide Seiten, die Krieg geführt hatten, entweder gleich Recht oder gleich Unrecht hatten, oder? Ich finde es jetzt gerade ein absurdes Beispiel. Warum? Das heißt, wir kritisieren jetzt die USA dafür, dass sie nicht früh genug Krieg geführt haben. Okay, kann ich mich bei der heutigen Zeit auch darauf einlassen. Das war aber, glaube ich, nicht Ihr Argument, oder? Sie wollten erklären, dass Krieg prinzipiell was Schlimmes ist. Dass das niemals eine Option sein darf. Ich will quasi nur nachfragen, ob Sie das wirklich ernst meinen, dass Sie sagen, Krieg darf niemals eine Option sein. Ich finde das nämlich sehr bemerkenswert, wenn man das gerade in Deutschland argumentiert. Also ich versuche noch mal ein paar Sachen zu sagen. Das ist ein faschistischer Krieg, so wie in Afghanistan der Krieg für die Frauenrechte war. Oder im Iran, es gibt ja auch genug jüngste Beispiele dafür. Also im Iran, ich meine, ich finde, es ist relativ ähnlich verlaufen. Und da war hier auch irgendwie die Hetze, ja, wir müssen Krieg machen, wir müssen Krieg machen. Oder in Afghanistan. Also die Taliban wurden aufgebaut. Und dann hinterher ist es ja hier irgendwie Terror, wir müssen da jetzt rein. Und natürlich, dann ist die Grundlage wunderbar, um umzubringen, wen man will, ohne dass es großartig auffällt, um hinterher wieder Geschäfte aufzuziehen, auch in dem zerstörten Land. Wie gesagt, ich versuche nochmal ein paar Punkte dazu zu sagen. Ich versuche ein paar Punkte da nochmal rauszugreifen. Also, erstens. Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, habe ich ja versucht darzustellen, dass diese militärische Option, was übrigens etwas anderes ist als ein Krieg gegen den Iran, sondern wir reden darüber, dass wenn all diese anderen Sachen nicht funktionieren, ein Staat wie Israel, der durch dieses Nuklearwaffenprogramm des iranischen Regimes einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt ist, über die Sie zufälligerweise jetzt kein Wort verloren haben, wenn die genötigt wären, eine militärische Option zu wählen, dann reden wir davon, dass die iranischen Nuklearanlagen und wahrscheinlich die Führungsebene der Pastoran bombardiert werden. Das ist was vollkommen anderes als irgendwie zum Beispiel der Krieg, der im Irak stattgefunden hat, über den man eine eigene Diskussion führen müsste. Ich habe mehrfach da versucht auszuführen, dass das eine ausgesprochen schlechte Option ist. Ja? Und ich bin sehr dafür, dass man nicht leichtfertig über kriegerische Auseinandersetzungen redet, auch nicht über militärische Optionen. Weil das so ist, dass das eine schlechte und riskante Option gerade auch für Israel ist, habe ich versucht deutlich zu machen, was die Alternativen dazu sind. Die Frage ist nur, wenn man die auch ablehnt, diese Alternativen, nämlich eine scharfe Sanktionspolitik, was dann die Alternative sein soll? Soll die Alternative dann tatsächlich sein, die können machen, was sie wollen? Also irgendwie haben wir von mehreren Optionen gesprochen. Die einzige Option, die Sie sonst noch genannt haben, waren diese Sanktionen. Mhm. Da sehe ich nicht so und viel. Und also natürlich... Würden Sie mich bitte ausführen lassen und dann wieder einsteigen, weil sonst zerfliedert es. Ich habe natürlich noch mehr Optionen genannt. Ich habe auch die mit Abstand beste Option genannt und ich kann das gerne nochmal in Erinnerung rufen. Und die mit Abstand beste Option ist, wenn dieses iranische Regime gestürzt wird. Ja? Das wird allerhöchstwahrscheinlich nur möglich sein, wenn ein großer Teil der iranischen Bevölkerung selbst nach dieser brutalen Niederschlagung von 2009 nochmal den Mut nimmt, einen Anlauf zu unternehmen und diesmal eben nicht von der globalen Linken und vom Westen im Stich gelassen wird, sondern hoffentlich massive Unterstützung erhält. Das ist also eine weitere sehr gute Option, für die ich mich seit Jahren einsetze. Nochmal, die Sanktionen sind zwingend notwendig und sie unterscheiden sich übrigens beim Iran auch, allein schon aufgrund der Struktur des iranischen Regimes und aufgrund der Reaktion der Bevölkerung massiv von anderen Sanktionsregimen, die in vielen Punkten problematisch sind, oft weil sie nichts gebracht haben und zweitens, weil sie auf die Bevölkerung massiv getroffen haben. Natürlich treffen Sanktionen gegenüber dem iranischen Regime auch die Bevölkerung. Das wäre albern zu behaupten, dass das nicht so ist. Wenn allerdings die andere Option Krieg ist, muss man sich schon mal überlegen, ob das nicht besser ist. Der zweite Punkt ist, die iranische Bevölkerung reagiert auf diese Sanktionen weitgehend ausgesprochen vernünftig. Und zwar nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon lange. Wie es aufgrund dieser paar Sanktionchen, die es vom UN-Sicherheitsrat früher schon gegeben hat, zum Beispiel zur Rationierung von Benzin, von Treibstoff im Iran gekommen ist, ja, hat die iranische Bevölkerung nicht so darauf reagiert, dass sie gesagt hat, der böse Westen und sich irgendwie um das Regime geschart hat, so wie Lobbyisten dieses Regimes immer behaupten hier in Europa, sondern ganz im Gegenteil, die wussten genau, das ist ein Resultat von dieser grauenhaften Politik, die ihre eigene Regierung macht und die haben angefangen, sich Straßenschlachten mit dem Pasdaran und dem Basiji im Iran zu liefern und haben Tankstellen angezündet. Könnte man sich jetzt denken, da müsste ja jedem autonomen Herz irgendwie aufblühen und da wird es dann Soli-Demos in Kreuzberg geben. War aber nicht der Fall. Auch in der jetzigen Situation haben sie zahlreiche iranische Oppositionsgruppen, die genau diese Forderung nach Sanktionen, die auch wir als Dr. Bomb formulieren, zusammen mit vielen Exil-Iranern massiv unterstützen. Die sagen, ja, das ist genau das, was wir fordern. 2009 auf den Demonstrationen haben die Leute, während sie unter Lebensgefahr demonstriert haben, ein scharfes Vorgehen des Westens gegenüber dem iranischen Regime gefordert, was natürlich auch eine Sanktionspolitik beinhaltet, weil sie ganz genau wissen, dass man ansonsten diesem Regime nicht beikommen wird. Das scheint sie nicht wirklich zu interessieren und natürlich wäre dann immer noch die Frage, ja, was ist denn dann die Option? Ja? Also wenn man all die Sachen eh nicht möchte, ja, die als Alternative zu einer militärischen Option, die eine schlechte und riskante ist, wenn man die auch ablehnt, dann muss man ja irgendwie was anderes sagen können, was es sonst noch für Möglichkeiten gäbe. Ein Punkt nur noch zu dieser allgemeinen Frage zu Krieg. Nachvollziehbarerweise sind sie der Frage nach dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger ausgewichen, weil es dann natürlich besonders schwer ist. Nur ist es ja nicht so, dass diese Konstellation, dass gesellschaftliche Zustände dermaßen grauenhaft und verhärtet sind, dass sie nur noch durch eine militärische Intervention von außen aufgebrochen werden können. Das ist keine einmalige Geschichte in der Weltgeschichte. Das 20. Jahrhundert ist ziemlich voll von solchen Situationen und man könnte die einzelnen Fälle durchgehen. Wer ernsthaft zum Beispiel gegen den Einmarsch der damals übrigens realsozialistischen vietnamesischen Armee in Pol Pots, Kambodscha ist, ja, wer zum Beispiel gegen den Einmarsch der tansanischen Armee, ja, in ein Nachbarland gewesen ist, wo einfach Mord und Totschlag stattgefunden hat, und es gibt noch eine Reihe von anderen Beispielen, der stellt sich auf einen abstrakt pazifistischen und antimilitaristischen Standpunkt, der spätestens nach Auschwitz schlicht und einfach obsolet ist. Es gibt, und das muss man nach dem 20. Jahrhundert wirklich begriffen haben, das müsste auch die Linke endlich mal begriffen haben, es gibt historische und gesellschaftliche Situationen, wo eine militärische Option und manchmal sogar wirklich ein Krieg, ja, mit all seinen Bedeutungen, das weniger Schlimmere ist, als wenn es einfach so weitergeht wie bisher, weil dieses einfach so weitergehen entweder perspektivloses Morden bedeutet oder im Falle des Irans, ja, die Möglichkeit, dass ein Regime wie das iranische über die Technologie der Massenvernichtung verfügt, was die Möglichkeit, die reale Möglichkeit einer zweiten Shoah beinhaltet. Und ich nehme diese Formulierung nicht leichtfertig in den Mund, sondern genau darum geht es, genau darüber reden wir. Okay, ich hatte hier vorne was, aber da war noch was direkt dazu. Genau, ich hatte direkt eine Rückmeldung zu dir. Also zum einen finde ich es erstmal sehr bezeichnend, dass die Frage aufgeworfen wird, was hier unten gesagt werden darf. Also ich fände es gut, wenn wir schon irgendwie reden können miteinander. Ich sage eh, was ich will. Also. Das Zweite, was ich eigentlich einfach zurückfragen wollte, ist, ob du der Meinung bist, dass die Bedrohung für Israel durch eine iranische Atombombe real ist und dass die Bedrohung für die Bevölkerung im Iran real ist. Und wenn ja, was zu tun wäre, wenn diese Situation sich so weit zuspitzt, gerade jetzt in der Atombombe über Israel, dass man sie vielleicht noch aufhalten könnte? Also wenn du sagst, Krieg ist nie eine Lösung, Krieg löscht Wahrheit aus, und ich stimme dir zu, dass es ziemlich scheiße ist, Krieg zu führen so, aber was müsste die Welt tun, wenn Israel kurz davor steht, ausgelöscht zu werden? Da will ich mal kurz was sagen. Es geht doch überhaupt nicht darum, was die Welt tun würde oder was die Herrschenden tun würden, weil nur die Herrschenden können Krieg führen. Es geht ja einfach darum, was eine Linke tut. Und wir sind eine Linke, die marginalisiert ist. Wir sind nicht an der Macht, wir sind nicht in der Position, einen Krieg zu führen. Und deshalb dient diese ganze Überlegung überhaupt nicht einem realen Ziel. Und ich verstehe überhaupt nicht, weshalb das eine linke Debatte sein soll. Das ist eine herrschaftliche Debatte. Die hat nichts mit der Situation der Linken zu tun. Und diese Ideologie, die hier vertreten wird, ist eine Herrschaftsideologie, die neokonservatives Gedankengut einfach in die Linke reinträgt und sonst gar nichts. Real existierende Linken würde das ja sogar mal ganz gut tun. Aber die erste Frage wäre, wo dieser komische Gegensatz zwischen herrschaftlich und links herkommt. Ja, sind wir gerade in der Lage? Vielleicht kann erstmal die Arne irgendwie. Also, ich hatte erstens an Sie gefragt, und nicht an dich, sorry. Und zweitens hat sie gerade die Diskussion aufgeworfen, ob man Krieg führt oder nicht. Und ich habe eine Gegenfrage gestellt. Schwere, beeindruckendes Diskussionsverhalten. Und also, ich meine, wenn du sagst, darüber reden wir nicht, ob man Krieg führt oder nicht Krieg führt, dann können wir das machen. Aber du hattest ja gerade darüber diskutiert und ich würde gerne zurückfragen. Sagen. Möchtest du? Du brauchst nicht. Ich kann schon was sagen. Also ich kann auch noch, mir ist jetzt auch noch was einfallen zu Ihrem Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Ich finde fast gesagt, man tut gerade, was er gesagt hat. Also beim Zweiten Weltkrieg war es auch so, dass irgendwie Deutschland einen Angriffskrieg, das heißt auch Deutschland hat einen Angriffskrieg geführt und Herrscher anderer Länder haben sich da ja auch teilweise noch. Also die angegriffen waren jeweils, waren irgendwie die Gearschten und die anderen haben ja da auch noch teilweise stückweiten oder eine Zeit lang eben Bündnisse geschlossen und Nicht-Angriffspakte und so. Und genau da wäre es sicher in dieser Situation sinnvoll gewesen und es war ja auch die Position von einigen, wenn sich Menschen, die gegen Krieg sind und ihr Argument ist ja, dass der Angriff hätte sein müssen, um den Krieg zu verhindern, was irgendwo auch Sinn macht, aber umgekehrt, also die Menschen, die den Krieg verhindern wollen und gegen den Krieg sind, für die hat es Sinn gemacht, sich international zusammenzuschließen und zu sagen, nein, wir wollen keinen Krieg und wir wollen nicht, also das wäre ja genau in der Situation sinnvoll gewesen. Es wäre sinnvoll gewesen, wenn sich 1938 eine internationale Kampagne gegen den Krieg gegen Deutschland formiert hätte. Das ist doch irre. Ich meine, wenn man die Situation jetzt schon miteinander vergleicht, dann wäre das auch für uns eine sinnvolle Position. Also ich glaube, ich verstehe deine Antwort nicht ganz. Wenn akut ein Anschlag auf Israel bevorstehen würde, der die israelische Bevölkerung auslöschen würde, und ich habe dich vorhin gefragt, ich weiß, hast du nicht geantwortet, ob du das für wahrscheinlich hältst, weil vielleicht sagst du auch, das passiert nicht. Dann würde ich schon, also dann, was wäre deine Antwort, dass die Linke sich dann vernetzt? Oder, also, so, ich verstehe dich so, ich habe auch nicht irgendwie den Wunsch danach, dass hier irgendwie für Militärschläge zu sprechen, aber ich glaube halt, wir sind hier auch in einer sehr komfortablen Position, das nicht zu tun, indem wir erstens entweder nur darüber reden, was wir als Linke tun, oder indem wir zweitens einfach überhaupt nicht so froh davon sind. aber sowohl die Bevölkerung im Iran ist bedroht, als auch die Bevölkerung in Israel. Und deswegen fällt mir das andererseits auch total schwer zu sagen, nee, das dürfen wir einfach niemals zulassen oder das darf nicht passieren. Also ich verteidige dieses Regime überhaupt nicht. Ich nehme es nicht in Schutz und ich sage auch nicht, dass ich spiele auch nichts Rundschau oder so. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Und ja, ich frage mich schon, was ist eben für uns eine sinnvolle Position? Und es hat ja schon, es ist wirklich schwierig. Also klar. Vielleicht gibt es ja noch andere Wortmeldungen. Auch mit der internationalen Solidarität ist es schlimm, wenn man irgendwie hier und hier und hier solidarisch ist und es wäre wichtig. Es gibt halt wirklich viele Baustellen sozusagen, wo es wichtig wäre, solidarisch zu sein und wo Bevölkerung bedroht ist und so. Und deswegen finde ich es wichtig, sich da so eine ganz grundlegende Position zu besinnen und zu überlegen. Also ich finde einfach, wenn man Krieg als komplexes Thema ansieht, dann finde ich es wirklich ganz schwierig zu sagen, das wäre die Option, weil das ist immer eine schnelle Lösung irgendwie, wenn so eine Bedrohung da ist. Aber es ist also eine nachhaltige Lösung oder eine. Und wie da jetzt genau die Situation ist, das weiß ich nicht. Also, ich würde diesen Diskussionsstrang jetzt einfach mal an der Stelle so lassen. Und ihr könnt vielleicht nachher noch mal drüber reden, weil es gab noch andere Wortmeldungen, sonst kommen die vielleicht nicht mehr dran. Ich glaube, gerade die waren dran. Und dann Sie hier. Genau, und dann die hier vorne. Okay, also ich wollte mal abbrechen. War ein bisschen später gekommen, deswegen ist Frank vielleicht auch geschuldet, dass es nicht mitgeht. Ich habe haben die anderen arabischen, die anderen islamischen Staaten bzw. die arabischen Staaten die Nachbarschaft ein bisschen zu kurz in der Diskussion. Zum einen, weil ja definitiv auch ein Krieg oder ein Führungsstreit zwischen Saudi-Arabien und Iran ein Teil des Problems darstellt, was sich meines Erachtens auch in der Position gegenüber Israel darstellt. Und dann ist es auch so, dass es in diversen arabischen Staaten Revolution gegeben hat, die inspiriert war von der iranischen Revolution 2009, ein Stück weit. Und da gibt es ja vielleicht, lässt sich ja unter Umständen auch eine Parallele ziehen. Also es gab ja ganz unterschiedliche Situationen in Ägypten, hat es funktioniert auf eine Art, denn Libyen gab es militärische Unterstützung vom Westen, in Syrien herrscht seit der Bürgerkrieg. Vielleicht lässt sich daran vielleicht die Panne machen. Ein Punkt doch noch zu der Diskussion vorhin, weil ich selber natürlich überhaupt nichts mit diesem merkwürdigen Wir anfangen kann, vor allem wenn sich das auf eine Linke bezieht. Wenn man sich diese globale Linke heute anschaut, und zwar in ihren relevanten Teilen, was nicht irgendwelche Tübinger Zusammenhänge sind, sondern zum Beispiel die linkspopulistischen lateinamerikanischen Staatschefs, wie bis vor kurzem noch Chavez und heute noch schlimmer sein Nachfolger Maduro, wie Daniel Ortega in Nicaragua, wie Evo Morales in Bolivien, dann sind das die engsten und wichtigsten Verbündeten des iranischen Regimes. Und das waren sie schon zu Zeiten von Ahmadinejad, also als es noch offensichtlicher war, was das für ein Regime gewesen ist. Ja? Das macht die globale Linke, die unterstützt den Kriegskurs des iranischen Regimes. So weitgehend, dass es Militärabkommen zwischen dem chavistischen Venezuela und dem iranischen Regime gibt. So weit, dass Ahmadinejad, und ich bin mir sicher, dass das in Zukunft auch Rouhani machen wird, regelmäßig durch die lateinamerikanischen linken Staaten getourt ist. Und eine Linke, die weiterhin solche Leute wie Chavez, wie sein Nachfolger Maduro, wie Daniel Ortega und Evo Morales als ihre großen Vorzeigebilder und Helden sieht, bin ich sehr froh, dass es jenseits der Linken noch ein bisschen politische Vernunft gibt, wo Leute mit relativ klarer Sicht sehen, was man gegen das iranische Regime eigentlich unternehmen muss. Die Frage nach den arabischen Ländern wäre in gewisser Weise natürlich nochmal ein komplett neuer Vortrag, weil das, was unter diesem Titel Arabischer Frühling verhandelt wird, nun wirklich ausgesprochen komplex ist. Aber ich will ein paar Wörter zu sagen. Also zum einen, das waren eigentlich zwei Sachen. Zum ersten, ja, natürlich ist das so, dass im Augenblick im Nahen Osten, also es geht schon länger, ich habe ja angedroht, ich verweise öfter mal auf diese Bücher, da gibt es einen Beitrag von meinem Kollegen Florian Marke drin, der heißt Der neue kalte Krieg. Da geht es gerade um das Verhältnis noch, also das ist schon 2010 erschienen, lange vor diesem Bürgerkrieg in Syrien oder auch lang, also kurz vor dem sogenannten arabischen Frühling, der dann doch sehr schnell in vielen Aspekten ein islamistischer Winter wurde, was man irgendwie auch wissen konnte, wenn man sich mit dem Land, mit der Region schon länger beschäftigt hat. Wo aber trotzdem etwas beschrieben wird, was heute natürlich eine zentrale Rolle spielt, nämlich, dass der Nahe Osten schon seit fast 15 Jahren geprägt ist von einer pro-iranischen und einer anti-iranischen Achse und das hat mit Israel erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Ja? Wie sehr viele Sachen übrigens im Nahen Osten mit Israel überhaupt erstmal gar nichts zu tun haben. Und diese pro-iranische Achse, das ist das iranische Regime, das ist sein letzter staatlicher Verbündeter, also damals noch das sehr intakte Assad-Regime, was bekanntlich nicht mehr so ganz intakt ist. Das ist die Hisbollah im Libanon und dann die ganzen anderen, wie mein Kollege Gerhard Scheidt das einmal sehr schön genannt hat, NGOs der Vernichtung, also Hamas, Islamic Jihad und die ganzen anderen Terror-Rackets, die also direkt an den israelischen Grenzen den Krieg gegen Israel schon lange führen mit Unterstützung, mit Finanzierung und Bewaffnung durch das iranische Regime. Und auf der anderen Seite gibt es jene arabischen Länder, die in der internationalen Politik immer unter dem sehr missverständlichen Titel moderate arabische Länder geführt werden. Warum missverständlicher Titel? Weil dazu gehören halt Länder wie Saudi-Arabien. Ne? Und dieses Moderat bezieht sich also ausschließlich auf eine Außenpolitik, die auf eine gewisse Form von Stabilität im Nahen Osten setzt. Deswegen werden die in der internationalen Politik als moderat bezeichnet, also wo man eher den Status quo halten möchte, und also gegen diese permanenten Destabilisierungsversuche des Irans und der iranischen Achse ist. Kein Mensch würde, glaube ich, auf die Idee kommen, Saudi-Arabien innenpolitisch als ein moderates Land zu bezeichnen. Natürlich nicht. Das ist eine mindestens so schlimme islamistische Diktatur wie das iranische Regime, halt von einer konkurrierenden Fraktion, von sunnitischen Wahhabismus, der aber zu ähnlichen ekelhaften Erscheinungsformen führt. Und wenn Sie mich das fragen wollen, also wenn es nach mir geht, kann man, wenn nach das iranische Regime endlich gestürzt ist, sofort mit Saudi-Arabien weitermachen. Und mit ein paar anderen Ländern fallen mir auch noch ein. Zu dieser anti-iranischen Achse gehören Saudi-Arabien, gehörten bis zum Sturz von Mubarak Ägypten und heute maßgeblich natürlich noch Jordanien. Und diese Länder konkurrieren nicht nur miteinander, sondern führen auch schon ewig einen verdeckten Krieg, der jetzt in Syrien eben kein verdeckter Krieg mehr ist, sondern da bricht diese Konfrontation ziemlich offen auf. Und Israel bleibt gar nicht viel anderes übrig, als zuzugucken und zu sagen, wir schreiten nur ein, wenn das halt für uns irgendwie eine unwandbare Auswirkung hat, also wenn zum Beispiel irgendwie Chemiewaffen plötzlich an Hisbollah geliefert werden oder so etwas. Und ansonsten macht man das, was man sonst nicht so oft machen kann als Israel. Man sagt, das geht uns nichts an und hält sich raus. Zum arabischen Frühling selber. Ich würde diese Formulierung nicht ganz so teilen, wie Sie sie verwendet haben, dass das Aufstände waren, die von der Islamischen Revolution 79 inspiriert waren. Nee, 2009. Ah, okay. Ja, das würde ich erst recht nicht teilen. denn der Unterschied ist sehr eindeutig. 2009 im Iran waren das freiheitsliebende, teils liberale, teils linke Leute, sehr junge Leute, die sich gegen ein islamistisches Regime gewehrt haben. In Ägypten und auch in Tunesien, um mal zwei recht unterschiedliche Länder herzunehmen, war das zum Teil, so vom Nukleus der Leute, die das ursprünglich organisiert haben, ganz ähnliche Leute. Aber die überwiegende Masse der Leute, die also dann dazu entscheidend beigetragen haben, dass diese Umstürze auch tatsächlich gelingen, waren ganz andere Leute, nämlich Leute, die nicht gegen ein islamistisches Regime antreten, sondern die gegen ein Regime antreten, das diktatorisch ist, das eine Folterdiktatur ist, sowohl Ben Ali als auch Mubarak natürlich, ja, das aber pro-westlich ist und einen kalten Frieden mit Israel hegt. Und das waren zwei der Hauptkritikpunkte von diesen Leuten an diesem Regime, dass sie pro-westlich sind, dass sie also nicht den Anti-Amerikanismus, der in der Region sehr verbreitet ist, wirklich mittragen, obwohl sie ihn propagandistisch trotzdem immer gefördert haben. Und bei Ägypten, Mubarak hat einen Friedensvertrag mit Israel. Das ist einer der Gründe gewesen, für nicht nur für die islamistischen Kräfte innerhalb dieser Bewegung, sondern durchaus auch für andere. Es gab ein Bündnis Kafir, das von alten Nasseristen, von linken Anti-Imperialisten, von sogenannten gemäßigten Islamisten und so getragen wurde. Die haben maßgeblich dafür agitiert, dass die Agitation gegen Israel, gegen den Zionismus, gegen den Friedensvertrag von Camp David zwischen Israel und Ägypten, der mit einer der besten Sachen ist, die es im Nahen Osten überhaupt gibt, und zwar sowohl für die Israelis als auch für die Ägypter, weil natürlich ist es für die Ägypter auch, es ist einfach ein besseres Leben, wenn man dann nicht permanent Krieg gegen Israel führt, sondern so eine Art kalten Frieden dort hat. Dagegen haben sie agitiert. Und leider war es auch in Tunesien so, dass halt sehr schnell die Ennahda, also die quasi die tunesische Ausprägung der Muslimbrüderschaft, die zumindest kurzzeitig die Wahlen gewonnen hat und die Macht übernommen hat. Wie das letzten Endes ausgeht, das ist offen. Das ist, hat man ja jetzt gesehen, auch in Ägypten. Das ist ein Prozess im Werden. Aber dass es erstmal so sein wird in Ägypten, dass als Resultat dieses Aufstandes und des Sturz von Mubarak natürlich die Muslimbrüderschaft an die Macht kommt. Und das ist eine der übelsten islamistischen Antisemitenorganisationen, die es überhaupt gibt und historisch die prägende. Ja? Also die steht an der Entstehung des modernen Islamismus steht die ägyptische Muslimbrüderschaft. Die wird 1928 gegründet. Ihr Gründer Hassan al-Banna schreibt wüste antisemitische Pamphlete. Und die haben Bedeutung nicht nur für den ägyptischen Islamismus, nicht nur für den sunnitisch-arabischen, sondern für die ganze islamische Welt, auch den Iran. Das sieht man zum Beispiel daran, der spätere zentrale Ideologe der Muslimbrüderschaft, Said Qutb, schreibt so Sachen mit sehr eindeutigen Titeln, unser Kampf mit den Juden. Ne? Also auch da ist der Interpretationsspielraum recht klein. Die werden übersetzt, ja, ich versuche kürzer zu antworten, die werden übersetzt von Ali Khamenei, dem heutigen obersten geistlichen Führer, ins Persische. Ja, wenn ich das kurz noch machen soll, der entscheidende Punkt ist, der Unterschied ist, in einem Fall richtet sich der Aufstand, richtet sich die Revolte gegen ein islamistisches Regime. In dem anderen Fall spielen die islamistischen Kräfte auf Seiten der Revolte eine ganz maßgebliche Rolle. Und deswegen ist das sehr unterschiedlich zu beurteilen, würde ich sagen. Ja, darf ich trotzdem noch kurz eine Frage. Fragen Sie den Moderator. Ja, ich versuche es kurz zu halten. Meines Erachtens, also ging es in Ägypten zunächst darum, dass zunächst mal liberale Kräfte die Revolution herbeigeführt hatten, die dann eben von den Islamisten bzw. von den konservativen Muslimen, die halt einfach Mehrheit im Land stellen, dann übernommen wurden. Und von daher, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht genug über den Bereich, weil es an Daten gibt, wie die Bevölkerung sich verhalten würde ohne die islamistische. Ohne das islamistische Regime, aber es wäre ja zum einen wäre es meines Erachtens auch vorstellbar, dass stattdessen dann etwas säkulares, aber trotzdem antisemitisches Regime an die Macht kommen könnte, nachdem eben der Islamismus in Iran abgewirtschaftet hat. Und das andere ist, dass zumindest in Ägypten ist es relativ deutlich, dass sich zwar die Regierung geändert hat, aber die Verwaltung, das Militär, die eigentlich die tragende Rolle im Staat spielt, unverändert weiter ihre tragende Rolle spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Iran genauso. Ich glaube, dass es ganz anders wäre, einfach aufgrund der Geschichte, dass es seit 34 Jahren dort ein islamistisches Regime gibt und die Bevölkerung weiß, was heißt, was bedeutet Islamismus an der Macht. Ja? Und große Teile der iranischen Bevölkerung, vor allem die jüngeren Leute, einfach die Schnauze voll haben davon. Die wollen das nicht mehr. Der zweite Punkt ist, man sollte sich diese Bewegung von 2009 genauer anschauen. Und nochmal Hinweis auf einen sehr wichtigen Artikel in dem günstig zu erwerbenden Buch von Andreas Wenel und Fatina Gebzade, einer Exil-Iranerin. Die versuchen, diese Bewegung von 2009 anhand der Entwicklung ihrer Parolen zu beschreiben und ein bisschen näher inhaltlich auch zu bestimmen. Und am Anfang hieß das, wo ist meine Stimme? Da ging es gegen diesen offensichtlichen Wahlbetrug, dass Ahmadinejad angeblich irgendwie die Wahlen wieder gewonnen hätte. Aber innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb weniger Tage, hat sich das radikalisiert. Dann waren Parolen wie Magba Jumhuri Islami, also nieder mit der Islamischen Republik, Tod der Islamischen Republik, wo klar war, das richtet sich gegen das gesamte Regime, gegen das ganze Konzeption der Islamischen Republik. Dann gab es Parolen, wo Obama aufgefordert wurde, sich gefälligst auf die Seite dieser freiheitsliebenden Menschen zu stellen, was ungehört verhallte. Ja. Obama, Obama mit uns oder mit ihnen wurde das skandiert. Und dann gab es, und das ist das, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, gab es dezidiert Parolen, die sich gegen diesen eliminatorischen Antizionismus des Regimes gerichtet haben. Und das war mit das Hoffnungsfrohste, was man dort sehen konnte. Ja. Das heißt nicht, dass diese Leute irgendwie plötzlich über Nacht zu glühenden Zionisten werden. Müssen sie auch überhaupt nicht. Ja? Aber sie haben dieser antisemitischen Politik des Regimes eine Absage erteilt. Es gab Parolen, wo sie skandiert haben, nicht für Gaza, nicht für Libanon, lassen wir unser Leben nur für Iran. Erstmal würde ich sagen, die sollen für gar nichts ihr Leben lassen, ja, wenn es irgendwie geht. Aber das war natürlich eine klare Absage an die Unterstützung der Hamas und des Islamic Dschihad im Gazastreifen und an die Hisbollah im Libanon. Wir sagen, nee, das ist nicht unser Problem. Hier kümmern wir uns um Iran, Israel interessiert uns eigentlich gar nicht. Und noch besser, meine Lieblingsszene von 2009, kann man sich heute noch auf YouTube anschauen. Auch während dieser Proteste fand Freitag in den Moscheen das statt, was dort immer stattfindet. Der Vorbeter ruft Mark bei Israel, also Tod Israel, das wird auf die Straße übertragen und die Massen wiederholen diesen Ruf immer. Da gibt es eine tolle Szene, wo gerade so eine Demo an so einer Moschee vorbeiläuft, wo genau das gerufen wird und übertragen wird, Tod Israel. Und die Menge antwortet beharrlich, fast 5 Minuten lang, Tod Russland, Tod China. Warum? Russland und China waren die ersten beiden Länder, die diesen angeblichen Wahlsieg von Ahmadinejad 2009 anerkannt haben. Da wussten die Leute genau, ja, das sind unsere Feinde. Ja, die müssen irgendwie fertig gemacht werden. Wieso Israel? Interessiert uns nicht. Israel hat den Wahlsieg von Ahmadinejad nicht anerkannt. Ja, also das, da sieht man, da ist was aufgebrochen, gerade auch bei den jüngeren iranischen Leuten, die natürlich, also in gewisser Weise irgendwie indoktriniert sind, weil man darf das noch nicht unterschätzen, was das heißt, wenn so ein schreckliches Regime 34 Jahre an der Macht ist, die Bildungspolitik irgendwie bestimmt und so. Ja, da ist ziemlich viel Mist auch in den Köpfen von den Leuten, die gegen das Regime kämpfen, das stimmt. Aber gerade in dieser Protestbewegung ist wirklich was aufgebrochen. Und das bestätigen uns, also sind ja dann nochmal Tausende ins Exil gegangen nach 2009, also nach der Niederschlagung davon. Und die bestätigen das alles sehr, dass sich da wirklich was geändert hat. Und das ist ein großer Unterschied zur historischen Linken im Iran. Weil die war grauenhaft anti-amerikanisch und anti-israelisch und ist deswegen, gab es diese historische Tragödie, dass sie aufgrund dieser Überschneidung, ja, dass sie sich im Hass auf Israel und die USA mehr oder weniger einig waren, geglaubt haben, dass die sowohl die Moskau-hörige Linke als auch die eher an Maos China-orientierten Leuten, als sogar auch die mehr oder weniger ziemlich in der Minderheit seienden, mehr oder weniger anti-autoritären Linken, dass sie sich ausnahmslos alle mit den Islamisten, mit Khomeini verbündet haben, was sehr viele von ihnen mit dem Leben bezahlt haben, schlicht und einfach. Aber nochmal, das ist anders. Ja? Und das war übrigens auch sehr nett zu sehen, dass viele von diesen jungen Iranern mit diesen Limuren des iranischen Marxismus-Leninismus, mit der Tude-Partei, Aksariat, den Fedayin, Mehrheit und Minderheit und so, die auf den kleinen Soli-Demos, die es, wie gesagt, nicht von der Linken, sondern halt von iranischen Exilleuten hier in Deutschland ja auch gegeben hat, die haben versucht, das sehr zu dominieren und ihre Ideologie da wieder irgendwie auszubreiten. Und die ganzen jungen Iraner haben gesagt, mit euch wollen wir echt nichts mehr zu tun haben. Ihr habt das schon einmal dermaßen gegen die Wand gefahren, jetzt ist mal Schluss damit so. Also das, da bin ich gar nicht so pessimistisch, was das angeht. Sie haben jetzt gerade eben eigentlich schon teilweise die Frage beantwortet, also was mich einfach interessieren würde, ist einfach, der Iran ist für mich, oder ich sage mal aus der Perspektive der Linken oder der sogenannten deutschen Linken, ich sage das ganz vorsichtig, weil ich das auch so schwierig finde, was mich einfach interessieren würde, ist, inwieweit Sie das einschätzen würden, wie die Bewegung aktuell, denn Sie haben gerade gesagt, nach 2009 sind wieder sehr viele Menschen ins Exil gegangen, das heißt, die Bewegung wurde geschwächt. Ja. Und wie sehen Sie das jetzt so zukünftig? Weil, also ich meine, die Option Krieg, natürlich ist das wiederum eine politische Strategie, aber wie könnte man quasi ein Empowerment betreiben, um die Opposition dort zu unterstützen? Oder also die, erstmal, wie immer, die Opposition gibt es natürlich nicht, sondern das ist wie in jedem anderen Land, anderem Land der Welt auch. Das zerfällt in die unterschiedlichsten Fraktionen, politischen Richtungen. Es gibt alles, ja, sowohl im Iran selber als auch im Exil. So. Und die haben alle sehr unterschiedliche Vorstellungen, was im Augenblick passieren soll. Sie werden iranische Oppositionelle finden, die sagen, von wegen Militärintervention gegen Nuklearanlagen, wir brauchen schlicht aber Krieg gegen das Regime. Ja, und wenn der morgen stattfindet, werden wir irgendwie ein paar Flaschen Sekt aufmachen. Das hören Sie von iranischen Oppositionellen. Sie hören von anderen das komplette Gegenteil. Sie hören Leute, die komplett gegen Sanktionen sind, die sagen, das Regime muss von innen reformiert werden und so weiter und so fort. Und dazwischen gibt es auch alles. So. Also das hat keinen Sinn, da so ein einheitliches Bild der iranischen Opposition zu zeichnen. Es gibt solche und solche und man muss das halt selber beurteilen, ob man findet, dass die einen recht haben oder die anderen oder vielleicht die in der Mitte. Wie stark die im Augenblick sind, es ist nicht beantwortbar. Ja, niemand, also jeder, der Ihnen jetzt irgendwelche Prognosen erzählt, so ja, in einem halben Jahr wird es den nächsten Aufstand geben, das ist Quatsch. Ja, also man muss sich nur die Situation mal 2009 anschauen. Jeden Iran-Experten auf der Welt, den Sie gefragt hätten im, sagen wir mal, Januar 2009, sitzt das Regime stabil im Sattel, ja oder nein, hätte gesagt, ja. sitzt stabil im Sattel. So steht das in den Geheimdienstberichten, so steht das, hören Sie das bei den diversen Iran-Experten im Westen, alle möglichen Leute haben das gesagt. Nur ein paar Exil-Iraner haben immer wieder darauf hingewiesen, seid euch da mal nicht so sicher. Ja, hat aber keiner geglaubt. Ja, dann ging es los, von einem Tag auf den anderen. So ist das bei Aufständen und Revolutionen, bei echten. Ja, die kann kein Mensch vorhersagen. Und insofern ist das auch komisch, da irgendwie jetzt für die Zukunft groß was zu projizieren. Man kann nur sagen, die bisherige Geschichte war so, dass es also das Regime hat es in 34 Jahren nicht geschafft, wirklich Ruhe und Ordnung herzustellen. Sie sind immer wieder mit neuen Wellen von massiven Protesten konfrontiert, auf die sie immer wieder mit brutaler Gewalt reagieren. Bisher hat es nicht dazu geführt, dass es irgendwann aufhört. Insofern darf man ein wenig hoffen für die Zukunft. Nochmal, was ich immer finde, was man eigentlich viel eher formulieren müsste, ist, was muss anders laufen als 2009? Und da wurde ja nicht ganz zu Unrecht immer gesagt, ja, reden wir doch mal irgendwie darüber, wie das hier ist. Ne? Meinetwegen auch darüber, wie das in der Linken ist. Ja, die müsste sich halt anders verhalten als 2009. Ne? Also sie müsste halt vielleicht mal das machen, was sie sonst immer nur machen, wenn irgendwo mal ein Diktator wie Saddam Hussein gestürzt wird, nämlich millionenfach auf die Straße zu gehen. Diesmal halt nicht, um gegen den Sturz eines der schlimmsten faschistischen Diktatoren wie Saddam Hussein zu demonstrieren, sondern diesmal vielleicht, um Leute zu unterstützen, die sich von so einem islamistischen Mörderregime befreien wollen. Wenn das nicht passiert, ja, dann wird es halt wieder schlecht ausschauen. Ich weiß, ich kann jetzt über die unterschiedlichen Fraktionen dieser Opposition noch mehr sagen, aber ich weiß nicht. Eigentlich eher hauptsächlich nur um die Menschen, die quasi 2009 die Bewegung gestellt haben. Es ist mir klar, dass da verschiedene Fraktionen daran beteiligt waren. Ja. Nur finde ich es halt schwierig, weil in diesem Land einfach so viele Kämpfe stattfinden, auch gerade was Frauenrechte angeht, etc. Finde ich es halt einfach total schwierig, aus einer, sag ich mal, vorsichtig deutschen weißen Sicht da drauf zu schauen, auf dieses Land. Und ich finde es sehr kompliziert, dann einen Durchblick auch zu haben, wäre jetzt ein Militärschlag das Sinnvollste in der momentanen Situation. Also, ich finde es einfach total schwierig, einen Überblick zu bekommen. Also weil Sie ja gesagt haben, es wäre halt quasi die schlechteste, aber vermutlich die effektivste Lösung da ein. Nein, die effektivste nicht, das will ich auch nochmal betonen. Auf lange Sicht ist das auch überhaupt keine Lösung übrigens. Auf lange Sicht gibt es nur eine Lösung, das ist der Sturz dieses Regimes. Das sagen übrigens auch die Vordenker der Neokonservativen, die in der letzten Reihe so gehasst werden. Das sind diejenigen, die im Augenblick dafür argumentieren und sagen, Militärschläge gegen das Atomprogramm, das muss vielleicht eine Option sein, aber auf lange Sicht wird es nur helfen, wenn dieses Regime gestürzt wird, weil nämlich es darum geht, auf Dauer das Nuklearwaffenprogramm zu beseitigen. Und das geht nur, wenn man das Regime beseitigt, was also ein ganz offensichtliches Interesse an diesem Nuklearwaffenprogramm hat, weil es zu seiner Ideologie notwendigerweise dazugehört. Und auch für die iranische Bevölkerung ist das auf Dauer die einzig praktikable Lösung. Ja. Das habe ich noch von keinem relevanten Linken in den letzten 10 Jahren gehört. Das höre ich von neokonservativen Vordenkern, über die ich ansonsten übrigens gerne einen langen kritischen Vortrag halten kann, weil die sehr viel Mist erzählen. Aber in dem Punkt würde ich sagen, haben sie recht. Und ich finde es beschämend für die Linke, dass das dort nicht so deutlich formuliert wird. Ja, ich wollte noch fragen, welches Interesse denn die Staaten, also das ist wieder eine ganz andere Ecke von dem Vortrag, welches Interesse denn die Staaten für den Sicherheitsrat haben an einem Iran, der Atomwaffen besitzt. Also es können ja nicht nur, natürlich gibt es die Interessen von großen Konzernen, aber die können ja nicht ausschlaggebend sein für die Erwägungen von Diplomaten und Regierungschefs dieser großen Länder, ja. Denen ja alles, denen es ja sehr wichtig sein muss, dass nicht noch irgendein Staat mehr jetzt an Atomwaffen kommt und schon gar keiner wie der Iran, der nur unnötig viel Unruhe reinbringt in ein System, das man doch eigentlich sonst relativ gut im Griff hat. Ja, man hat es nicht so ganz gut im Griff. Aber ja, die Interessen der Staaten. Also, eine Sache lasse ich jetzt mal weg. Es gibt, oder sagt nur ganz kurz was zu, es gibt in Deutschland Vordenker der Außenpolitik, die ziemlich offen darüber spekulieren, dass für Deutschland ja vielleicht eine mögliche Option wäre, eine strategische Partnerschaft mit dem iranischen Regime anzustreben. Das sind nicht ganz unrelevante Leute. Das sind Leute, die in wichtigen Denkfabriken sitzen, wo die deutsche Außenpolitik vorgedacht wird. Und es gibt Leute, die sich zumindest in Sicherheitskreisen der Bundeswehr bewegen, also auch nicht so vorkommen, auch wenn die in der Öffentlichkeit nicht sehr bekannt sind, die aber nun wirklich nicht irrelevant sind. Politikwissenschaftler, die also auf Sicherheitskonferenzen der Bundeswehr auftreten, die sinngemäß sowas, so Spekulationen anstellen wie, Deutschland ist ein Nicht-Atomwaffenstaat und wird das auch bleiben. Wenn Deutschland es hinbekommt, eine strategische Partnerschaft mit dem iranischen Regime zu schmieden, wäre das eine Option, dass man sich von der Siegermacht des Zweiten Weltkriegs, nämlich den USA, zusehends emanzipieren kann. Und Leute, die sowas befürworten, gibt es in Deutschland in jeder Partei, ja, also von den Unionsparteien, Sozialdemokraten, bei den Grünen, bei der Linkspartei, die also das Atlantische Bündnis in Frage stellen. Und dafür braucht man also neue potente Bündnispartner. Und es gibt solche Spekulationen, wo man sagt, ja, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das iranische Regime sogar Atomwaffen hat, weil dann hätte man einen atomar bewaffneten strategischen Partner. Das ist das Gegenteil vom Mainstream der deutschen Außenpolitik. Aber man sollte mal zumindest zur Kenntnis nehmen, dass das in nicht ganz unmaßgeblichen Kreisen als eine Option in den Köpfen zumindest existiert. Ja? Das ist schlimm genug, würde ich sagen. Ansonsten würde ich sagen, diese Westmächte, auch die, die jetzt sich auf diesen ausgesprochen fatalen und schlechten Deal eingelassen haben, die haben kein Interesse daran, dass das Regime jetzt Atomwaffen bekommt. Aber sie haben ein Interesse daran, dass man die Kosten dafür, das zu verhindern, nicht zu hoch treibt. Und sie glauben, das ist meiner Meinung nach eine komplette Fehlkalkulation, aber sie glauben, dass man dadurch irgendwie eine Einhegung des Atomprogramms hinbekommen kann, eine Deeskalation der Situation. Und leider, auch in den USA werden die Stimmen immer lauter von Leuten, die sagen, ja und wenn nicht, dann leben wir halt mit iranischen Atomwaffen. Also das will niemand, aber die Frage ist, was ist man bereit dafür zu tun, um es zu verhindern? Und da gibt es halt sehr, sehr große Abstufungen. Also Israel ist gezwungenerweise, wenn es gar nicht mehr anders geht, zu sehr viel bereit. Die USA offensichtlich schon zu deutlich weniger. Woher kommt das? Also man könnte das jetzt bei allen anderen Staaten auch noch deutlich machen, weil wie ist es mit China, wie ist es mit Russland? Zu beiden Ländern gibt es hier Beiträge zu. Wie ist das bei den europäischen Ländern? Ich versuche es aber mal in Israel und den USA festzumachen, weil man dann gleich nochmal mit diesem Irrglauben aufräumen kann, das seien die auf ewig engsten Verbündeten und das sei quasi so wie siamesische Zwillinge würden in der Weltpolitik vorgehen. Das stimmt ja schlicht und einfach überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt unterschiedliche Interessen von den USA einerseits und Israel andererseits gegenüber dem iranischen Regime und übrigens auch eine Reihe von anderen Fragen. Das resultiert zum einen aus der ganz simplen Tatsache, für Israel ist dieses Atomwaffenprogramm eine existenzielle Bedrohung. Und für die USA ist es eine strategische Bedrohung. Und das ist schon mal ein ziemlich entscheidender Unterschied. Ja, da macht man sich andere Gedanken drüber. Mit einer strategischen Bedrohung will man nicht leben, kann es zur Not aber. Ja, da kann man gerade als Weltmacht kann man sagen, ja, dann versucht man eine Eindämmungspolitik zu betreiben, rüstet halt die Verbündeten auf, ne, wie Saudi-Arabien und sowas und versucht klassische, wie Sie es immer nennen, Realpolitik zu machen, die in Wirklichkeit von vollkommen unrealistischen Annahmen ausgeht, meiner Meinung nach. Die Stimmen von den Leuten, die sagen, man muss das letzten Endes wahrscheinlich akzeptieren, nicht weil man es irgendwie eh okay findet oder irgendwie ein Interesse daran hat, dass sie Atomwaffen bekommen, aber weil die Kosten, es zu verhindern, zu groß seien. Also seien es die Sanktionen, seien es eventuelle Militärschläge, die werden immer größer und immer lauter in den USA und haben mit einer Rolle dazu beigetragen, dass die Obama-Administration so eine katastrophale Politik macht, wie sie im Augenblick machen. Diese Annahme basiert darauf, dass man das im Prinzip mit dem Kalten Krieg vergleicht, ne, und sagt, pff, ja, mit den sowjetischen Atombomben konnte man letzten Endes ja auch leben. Und das ist eine, ja, ich kann nur sagen, dass ich das eine vollkommen fatale Entwicklung finde, weil das nicht funktionieren wird, weil das den Charakter des iranischen Regimes völlig unterschätzt, weil das halt kein poststalinistisches Regime ist, sondern ein islamistisch-dschihadistisches, was dazu noch eine Art apokalyptischen, messianistischen Mahdi-Glauben nicht nur vertritt, sondern sich in die eigene Verfassung reingeschrieben hat, den man sehr ernst nehmen sollte. Direkt dazu oder möchtest du direkt? Er würde direkt dazu noch antworten wollen. Ja, Dankeschön. Nur ganz kurz. Genau, zur Einschätzung des iranischen Regimes. Also es ist natürlich auf jeden Fall fatal, wenn der Iran Atomwaffen hat, weil damit er auch ganz unabhängig von dem Einsatz dieser Atomwaffen Druck ausüben kann. Aber glauben Sie tatsächlich, dass die derart fanatisch antisemitisch sind, dass sie diesen Atomkrieg wagen würden? Das ist ja wirklich schon ein unglaublich radikaler Schritt, der auch ihre eigene Machtposition gefährdet. Erstens müssen sie gar nicht. Wir haben es selber schon gesagt. Allein wenn das Regime über Atomwaffen verfügt, stellt das die Existenz Israels in Frage. Warum? Drei Punkte dazu. Erstens, sie haben ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten. Das ist für Israel nicht lustig. Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten, auch die Türkei haben gesagt, wenn die Atomwaffen haben, dann haben wir auch welche. Und bei Saudi-Arabien sollte man das am allerernstesten nehmen, weil die haben bereits die Lieferverträge mit Pakistan heute. Also wenn das Mullah-Regime Atomwaffen hat, hat Saudi-Arabien auch welche. Also erstens nukleares Wettrüsten im Nahen Osten, nicht so witzig. Nicht nur für Israel übrigens nicht witzig, sondern für niemanden irgendwie witzig. Das ist eine der instabilsten und gefährlichsten Regionen der Welt, wo man nicht unbedingt ein nukleares Wettrüsten haben möchte. Punkt 2, Israel könnte nicht mehr adäquat, und das heißt selbstverständlich militärisch, gegen die Hezbollah, gegen die Islamic Dschihad, gegen die Hamas vorgehen, wenn die Israel angreifen, was sie permanent tun, weil diese Gangs, diese Terror-Rackets, dann ein nukleares Backup hätten. Man wüsste nie, also Israel würde jedes Mal riskieren, wenn sie gegen einen Angriff der Hezbollah vorgeht, okay, was macht jetzt Teheran? Die haben Atomwaffen. Ja? Geht also nicht mehr. Und der entscheidende Punkt ist, es gibt seit Jahren Umfragen in Israel, wo ein Drittel der israelischen Bevölkerung, und zwar sowohl der jüdischen als auch der arabischen Bevölkerung, bekanntlich leben 20% Araber in Israel, also nicht in der Westbank oder so, sondern im israelischen Kernland, ein Drittel dieser Bevölkerung sagt, wenn das iranische Regime Nuklearwaffen hat, dann wandern wir aus Israel aus. Was man sehr gut nachvollziehen kann, ja, weil man irgendwie weder für sich selber noch für seine Kinder will, dass man unter diesem Damoklesschwert eines Regimes lebt, was seit 34 Jahren sagt, wir bringen euch um, wir schmeißen euch ins Meer, wir zerstören euren Staat. Und die haben jetzt auch noch die Möglichkeit dazu. Dieses eine Drittel wird das bestausgebildetste und wohlhabendste Drittel der israelischen Gesellschaft sein und damit ist ein Staat mit ein paar Millionen Einwohnern schlicht und einfach am Ende. Das heißt, ohne jemals einen Knopf zu drücken, könnten die Mullahs, die Pastoran, könnten Ali Khamenei oder einer seiner Nachfolger die Existenz Israels in einer Art und Weise gefährden, wie das seit 1948 noch nicht passiert ist. Und deswegen darf es keine Option sein. Der nächste Punkt ist aber, man muss selbst das Undenkbare mit in Erwägung ziehen. Wenn Sie sich anhören, wie das iranische Regime darüber redet, wenn Sie ins Kalkül ziehen, dass Sie eine Märtyrerideologie nicht einfach als Rhetorik vor sich hertragen, sondern wirklich davon ausgehend Politik machen, dass ein Regime, das im Iran-Irak-Krieg die eigenen Kinder und Jugendlichen zu Tausenden als lebende Minenräumkommandos eingesetzt hat. Ja, also die wurden über die Minenfelder geschickt, ja, sind in die Luft geflogen, damit dann die reguläre Armee nachfolgen konnte. Diesen Kindern und Jugendlichen haben einen Plastikschlüssel um den Hals gehängt und hat gesagt, das ist der Schlüssel zum Paradies. Ja. Und das Regime hat eine 500.000 von diesen Plastikschlüsseln bestellt. Also jemand, der bereit ist, eine 500.000 der eigenen Kinder und Jugendliche den süßen Märtyrertod sterben zu lassen, die meinen das schon ganz schön ernst mit dem Paradies und dem Märtyrertod. Rafsanjani, ein angeblich Moderater, ja, hat in einer Rede, auch wieder beim Al-Quds-Tag, den ich vorhin schon erwähnt habe, gesagt, der Abwurf einer einzigen Atombombe über Tel Aviv wird das Problem des jüdischen Staates im Nahen Osten lösen. Und das ist der entscheidende Punkt in dem Zusammenhang, es ist nicht abwegig, darüber nachzudenken, auch wenn es Millionen von Opfern auf der muslimischen Seite aufgrund von Gegenschlägen geben wird. Und das steht völlig in der Tradition der Ideologie von Khomeini, der schon immer gesagt hat, so Sachen wie, der Iran kann ruhig brennen, der Iran kann untergehen, solange wir den globalen Sieg gegen die Ungläubigen und die Juden davontragen. Das ist ein geradezu antinationales Moment, was in dieser Ideologie mit drin ist, ne, wo der Nationalstaat Iran eigentlich keine Rolle spielt. Das ist nur ein Vehikel. Ein Instrument zum Erreichen der islamischen Umma, der islamischen Einheit, der Gemeinschaft. Und die einigt man durch die Zerstörung des jüdischen Staates, des zionistischen Erbfeindes. Ich glaube, niemand in Israel glaubt, wenn die Mullahs die Atombombe haben, schmeißen die auf Israel. Aber irgendwann vielleicht doch. Und selbst wenn diese Wahrscheinlichkeit nur 1% ist, kann man die Wahrscheinlichkeit nicht zustande kommen lassen. Ja? Also das ist die Erfahrung nach dem Holocaust. Ja? Ich kann es auch ganz simpel sagen. 1920 kann ich verstehen, wenn viele Leute, viele Juden eingeschlossen, es nicht für möglich gehalten haben, dass sich Antisemitismus derart radikalisieren kann, dass man nachher Fabriken zur Vernichtung von Menschen baut. Aber nach 1945 sollte man es sehr ernst nehmen, wenn Antisemiten sagen, wir werden den jüdischen Staat zerstören. Ja, da kann man nicht mehr so tun, als wenn ihr, das ist nur Rhetorik, die meinen das nicht so, das ist zur Ablenkung von inneren Problemen. Dann hat man überhaupt nicht verstanden, was der Nationalsozialismus bedeutet hat. So. Bei den Wien, sonst kommen die Leute nicht dran. Ja, bitte. Also ich wollte nochmal vorher zu diesem Kriegspunkt. Und also ich kann beobachten, jeder Krieg fängt damit an, dass es Kriegspropaganda gibt. Und Kriegspropaganda ist eine extrem einseitige, extrem emotionalisierende Darstellung der Lage, die ich gerade eben auch gehört habe. Sagen Sie mir, an welcher Stelle das einseitig ist und da nicht stimmt, was ich sage und warum es Propaganda ist. Sie machen Propaganda vorzuwerfen, ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf und das müssen Sie begründen und zwar anhand von dem, was ich ausgeführt habe. Wenn sogar der Referenten eine kurze Frage unterbricht, wenn ich das auch schon, ist es ein Zeichen, dass ein Denkwert würdig stimmen sollte. Und vielleicht sagen wir auch mal, auch für die Opfer des, also wenn es heißt, Opfer sind die iranische Bevölkerung selbst, also die werden auch die größten Opfer vom Krieg sein. Also man braucht ja nur in den Irak gucken, wie da das ablief in dem Krieg. Und dass es halt nichts ist, was sich jemand irgendwie wünscht, auch wenn man das eigene Regime hasst und mit allen Mitteln bekämpft. Deshalb würde ich behaupten, dass die Bevölkerungsteile, die gegen Krieg sind, weil sie einfach wissen, dass die Gefahr für sie selber sehr groß ist, also verdammt groß. Und ich finde es übrigens noch ein Skandal, dass hier ein Referent eingeladen wird, der von rechtspopulistischen Medien wie Political Incorrect, was vielleicht einige kennen, hier gefeiert wird. Gewaschen wird? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ich hergehört, linke Freiräume zu besetzen, damit finde ich falsch. Man könnte auch mit dem Referent auch locker zur Uni gehen und zum Politikwissenschaftsinstitut. Da hätte man kein Problem, glaube ich. Würde ich viel lieber machen, ja. Und ich finde das absolut falsch und ich will auch nicht irgendwie mit Rechtspopulisten und Rassisten, was ich übrigens auch noch den Vorwurf machen würde, nicht reden und ich finde es total. Und jetzt haben Sie ein Problem und an der Stelle unterbreche ich Sie wirklich. Wenn Sie das jetzt nicht begründen können, dass ich ein Rassist bin, dann werden wir eine juristische Auseinandersetzung darüber führen. Aber Sie haben jetzt die Gelegenheit, das zu begründen anhand von dem, was ich gesagt oder geschrieben habe, warum ich ein Rassist bin. Was auf dem sogenannten kritischen Islam-Konferenz gesagt wurde, was Political Incorrect auch feiert und propagiert. Also man kann das Video kann man angucken, auch auf Political Incorrect, da wird es hochgeladen. Ich finde, natürlich jetzt kein offener Rassist, aber wie so ein Rassismus mitschwingt, ein antimuslimischer Rassismus, der einfach das, was die Mainstream-Gesellschaft jetzt am meisten hypt, nämlich was man regelmäßig bei Bild und Spiegel nachlesen kann, wird einfach von hier, von dem Referent, auch auf eine bisschen dezentere Art propagiert. Und das finde ich total katastrophal, dass die Schellen so ein Referent hierher holt. Wollten Sie jetzt sagen, dass ich ein Rassist bin oder nicht? Wenn Sie mir mit Gericht drohen. Nein, erstmal fordere ich Sie auf, dass Sie das begründen, dass Sie das anhand von irgendetwas, was ich in meinem Leben geschrieben oder gesagt habe, belegen oder auch nur argumentieren, wenn Sie als einziges bisher darauf hinweisen, auf eine, ich kann das sehr empfehlen, den Vortrag, den ich auf der kritischen Islamkonferenz gehalten habe, darauf hinweisen, das ist eine Konferenz, wo ich persönlich dafür gesorgt habe, dass genau solche Rechtspopulisten an dieser Konferenz am zweiten Tag nicht mehr teilnehmen können, weil ich gesagt habe, dass ich vor diesen Leuten nicht referieren werde. Was Sie übrigens auf Political Incorrect nachlesen können. Vielleicht wirft das ein etwas anderes Licht auf das, was Sie dort gerade formulieren. Ich frage Sie nochmal, was ist an dem, was ich bisher in meinem 42-jährigen Leben gesagt oder geschrieben habe, rassistisch, beziehungsweise wie kommen Sie zu dem eben öffentlich geäußerten Urteil, ich sei ein Rassist? Jetzt wäre es gut, wenn Sie ein paar Zitate hätten von mir. Nein, habe ich jetzt nicht. Ne? Sie sagen das einfach mal so, oder? In dem Vortrag war es ja deutlich, der Islam und also das ist irgendwie die bedrohende Macht sozusagen. Also ich weise Sie nur darauf hin, dass dieser Vortrag aufgenommen wurde. Ja, genau. Wir waren ja alle anwesend, also. Und dann haben Sie nicht gehört, dass ich am Anfang zum Beispiel die Formulierung gebraucht habe, dass das iranische Regime selbstverständlich nicht den Islam und nicht alle Moslems dieser Welt repräsentieren, sondern dass dieses Regime gerade von Moslems und anderen auch konkurrierenden islamischen Strömungen gehasst wird wie die Pest. Und selbst wenn ich das nicht gesagt hätte, müssten Sie immer noch erklären, was an irgendeiner Aussage, Sie haben das jetzt übrigens gerade auch nochmal gesagt, und zwar in Bezug auf den Vortrag, den ich gerade eben heute hier gehalten habe, dass man daran merken würde, dass ich Rassist sei. Nochmal, Sie sollten jetzt ein paar gute Zitate haben, anhand denen Sie das irgendwie erklären möchten. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Sie unterstellen der arabischen Welt eine große Tendenz zum Antisemitismus. Haben Sie gerade mitbekommen, dass ich den ganzen Abend fast gar nicht über die arabische Welt geredet habe? Ja, was ist denn dann Islamfaschismus für ein Begriff? Was hat das mit Faschismus zu tun? Ich würde den beiden Menschen, die mich gerade Rassist genannt haben, schon die Chance geben, das jetzt nochmal zu begründen, bevor ich darauf gerne auch noch antworten kann. Aber bisher kommt da nichts. Wir haben zum Beispiel von der Bedrohung des Wettrüstens im Nahen Osten gesprochen. Sehe ich absolut als Bedrohung. Also da sind wir absolut einer Meinung. Sie haben ja vorher auch diese Strategie verwendet, zu sagen, was weggelassen wurde. Da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass Sie nicht von der Bedrohung von sonstiger atomare Wettrüstung gesprochen haben. Und das ist rassistisch. Also ich kann Sie eigentlich beruhigen, das ist intellektuell dermaßen inferior, dass das vermutlich nicht mal eine juristische Auseinandersetzung wert ist. Ich werde aber trotzdem versuchen, vielleicht diesen Punkt nochmal aufzugreifen. Rassistisch ist es zum Beispiel, wenn man glaubt, die Menschen im Orient seien so und so. Und dazu gehört es dann auch, all die Menschen, die dort leben, als Muslims zu rubrizieren und zu glauben, der Islam sei deren Lebensart. Ich mache aber genau das Gegenteil. Ich solidarisiere mich mit den sehr zahlreichen Menschen, die in arabischen Ländern, und über die habe ich ja heute fast gar nicht geredet, aber vielleicht ist Ihnen nicht bekannt, dass der Iran gar kein arabisches Land ist, in Ihrer etwas eurozentristischen Weltsicht. Dort gibt es haufenweise Leute, die diesen Islam, und zwar keineswegs nur den Islamismus, sondern den Islam kritisieren, ablehnen und hassen und damit nichts zu tun haben wollen. Auf die kann man sich sehr gut beziehen. Rassistisch ist es, wenn man diese Leute homogenisiert zu einem muslimisch-islamischen Subjekt. Ja? Der Begriff des Islamfaschismus ist eine vollkommen angemessene Kategorie, wie gesagt, gar nicht so sehr für das iranische Regime, da ist es nämlich eher eine verharmlosende Kategorie. Das, was zum Beispiel die Muslimbrüderschaft auszeichnet, die ist ja nicht zufälligerweise genau zeitgleich mit den faschistischen und nationalsozialistischen Bewegungen in Europa entstanden. Die haben einen anderen Entstehungshintergrund, sie argumentieren in einigen Punkten anders. Aber in sehr vielen Punkten argumentieren sie ganz genauso wie der europäische Faschismus und, gerade was den Antisemitismus angeht, durchaus auch wie der Antisemitismus, auch wenn der anders, nämlich mit der Religion, begründet wird. Ich weiß gar nicht, warum gerade Linke so extrem allergisch auf diesen Begriff des Islamfaschismus reagieren. In der iranischen Revolution 79 waren es gerade linke Gruppierungen, die vollkommen naheliegenderweise diesen Begriff geprägt haben, um die Herrschaft, die Diktatur des Ayatollah Khomeini zu beschreiben. Es wäre geradezu absurd gewesen, wenn sie nicht auf diesen Begriff Islamfaschismus verfallen wären, angesichts einer antisemitischen Massenbewegung, ja, die permanent Feindbildbestimmungen vornimmt und diese Feinde mit brutalsten Gewalt unterdrückt und drangsaliert, die gegen Liberale vorgeht, die gegen Homosexuelle vorgeht, die gegen die organisierte Arbeiterbewegung vorgeht, die gegen Kommunisten vorgeht und so weiter und so fort. Ja? Und das alles auch noch begründet mit nicht dem Islam, sondern mit dem, was Sie als dem Islam ansehen, was Ihre spezifische Interpretation dieser schiitischen, dschihadistischen Auslegung des Islams ist. Wenn jemand einen besseren Begriff dafür hat, gerne. Warum habe ich jetzt gesagt, dass es in Bezug auf das iranische Regime sogar eher eine Verharmlosung ist? Deswegen, weil bekanntlich der Faschismus, da der Antisemitismus gar nicht so sehr das Wesentliche gewesen ist. Das Wesentliche ist der Antisemitismus im Nationalsozialismus gewesen. Es wäre also viel zwingender, sich über Gemeinsamkeiten in der ideologischen Feindbildbestimmung des iranischen Regimes mit dem Nationalsozialismus zu machen, ohne aber so zu tun, als wenn das irgendwie das Gleiche wäre oder einfach in eins fallen würde. Das tut überhaupt niemand. Im Gegenteil, das ist eine Propagandalüge gerade jener Linken, die sowohl den Islamismus als auch den orthodox-konservativen Mehrheitsislam, an dem es haufenweise zu kritisieren gibt, ja, in Schutz nehmen wollen. Die also eine Apologie von dieser islamischen Menschenzurichtung betreiben. Was das mit links in einem ursprünglichen Sinne zu tun haben sollte, wo es um sowas wie Emanzipation und übrigens auch Religionskritik ging, ist mir vollkommen schleierhaft. Ja, ich würde kurz gerne noch mich selber dran nehmen und dann die Frage. Gar nicht so sehr irgendwie eine Frage oder so zum Inhalt des Ganzen, sondern ich will einfach anmerken, dass du schon sehr gerne rhetorisch in diesen Bienenstock reinstichst, sind immer so Linke oder globale Linke und so. Ich kann das gerne noch weiter ausführen, ja, wenn wir schon dabei sind. Ich würde auch behaupten, mit einem gewissen Wissen, was das auslöst bei den Leuten, und würde einfach bitten, dass man das einfach differenzierter nennt, dann eben genau die Gruppierung bzw. die Strömung benennt, weil Linke eben genauso schwierig wie Islam ist. So letztendlich, es gibt zig Millionen Auswirkungen also, und da ein bisschen wenigstens so. Weil hier drin gibt es einige Leute, die sich als Linke bezeichnen wollen und das auch sind und die halt zum Beispiel gerade als diese iranische Revolution stattfand oder dieser Aufstand eben auch dazu Meinung bilden wollten, was leider vielleicht nicht wirkmächtig war, aber dennoch vielleicht auch nicht nichtig. Ja, ja, es gibt in dieser ganzen grauenhaften Linken immer abweichende und dissidente Strömungen und deswegen kann man sich auch sehr gut auf genau diese Tradition ja vollkommen zu Recht berufen. Das soll man tun. Das Problem ist, wenn man sich mal in Erinnerung ruft, was historisch irgendwie links gewesen ist, dann schaut es halt nicht wahnsinnig gut aus, weil vollkommen zu Recht Leute wie Karl Marx oder Leute wie die kritischen Theoretiker Adorno und Horkheimer, also genau jene Leute, auf die man sich unbedingt und zwingend beziehen sollte, bin gespannt, ob mich die Political Incorrect bei dieser Aussage auch fördert, genau diese Leute immer ihre Überlegungen zwangsläufig gegen die real existierende Linke formuliert haben. Ja, es gibt kaum schärfere Kritiker, es gibt keinen schärferen Kritiker als von Marxismus als Karl Marx. Ja, und es gibt kaum eine schärfere und treffendere Kritik an der real existierenden Linken als jene Überlegungen von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, die im Prinzip nichts anderes sind als eine Aktualisierung der Ideen von Karl Marx, der Gesellschaftskritik von Karl Marx, im 20. Jahrhundert, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in Reflexion auf den Nationalsozialismus. Man muss leider zur Kenntnis nehmen, dass die real existierende Linke in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit, und ich glaube, die Formulierung habe ich vorhin auch schon ein paar Mal gebraucht, ein Abgrund an Aufklärungsverrat begangen hat. Das ist nun mal so. Und wenn man das überwinden möchte, wenn man doch nochmal an das anknüpfen möchte, worum es eigentlich ging, nämlich, ich sage das gerne nochmal mit Marx und mit Adorno, alle Verhältnisse umzuwerfen, in der Mensch ein geknechtetes, verlassenes und verächtliches Wesen ist, also wenn man dem kategorischen Imperativ vom jungen Karl Marx nochmal gerecht werden möchte, muss man erstens zwangsläufig sich den kategorischen Imperativ von Adorno eben auch in Erinnerung rufen, wo es darum geht, dass man im Stande der Unfreiheit, also solange das nicht Wirklichkeit geworden ist, man alles Denken und Handeln so einrichten muss, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich jemals wiederholen kann. Wenn man das noch aus einer, wie du das vielleicht dann nennen würdest, linken emanzipatorischen Perspektive machen möchte, dann bedarf es erstmal, dass man einen Blick in diesen Abgrund an Aufklärungsverrat wirft und sich da überhaupt nichts vormacht selber. Das wäre dann vielleicht die Bedingung dafür, dass man einfach nochmal von vorne anfangen könnte. Aber bevor das nicht passiert ist, sehe ich da keine großen Chancen. Und nochmal, die real existierende Linke in ihren ganz überwiegenden Ausprägungen steht in so gut wie jeder entscheidenden Frage einfach auf der falschen Seite. Ja. Zu meinem Leidwesen. Ja. Aber so ist es nun. Ich habe zwei Fragen, und zwar... Schreiben Sie auch bei Bahamas, die sich eindeutig inzwischen von der Linken distanziert und sich der Rechten öffnet, also zum Beispiel wird sich affirmativ auf die sogenannte Jerusalemer Erklärung bezogen, die rechtspopulistische Parteien verfasst haben. Und insgesamt wird da gesagt, dass das Einzige, woran es noch an der Linken festhalten gibt, ist, sie zu kritisieren. Es wird explizit gegen linke Freiräume angetreten und so weiter bei diesen Konferenzen. Dann habe ich die Frage, also weshalb schreiben Sie da und tragen Sie das mit? Und zum Zweiten habe ich die Frage, wenn diese Linke doch so schlimm ist und eigentlich mehr oder weniger vergleichbar ist aus Ihrer Sicht mit Nationalsozialisten. Wann habe ich das denn gesagt? Was erzählen Sie denn? Ja, ich meine, das ist doch, also es gibt an der Linken nur Kritik, die unterstützt das faschistische, das angeblich faschistische Regime im Iran und so weiter. Also die Linke. Ja, auch dadurch wird man doch nicht gleich zum Nazi. Also das ist doch eine Projektion von Ihnen, dass Sie offensichtlich alles, was schlecht ist, irgendwie dann als Nazi bezeichnen. Ich mache das halt nicht. Nein, Sie sagen, die Linke und die Friedensbewegung unterstützt den. Die Friedensbewegung ist noch schlimmer als die Linke. Das sagen Sie doch. Die Linke und die Friedensbewegung, die unterstützen eigentlich den Islamfaschismus. Ja, also die Friedensbewegung in ihrer Gesamtheit und die Linke in ihrem überwiegenden Teil. Ja. Genau, und dann habe ich die Frage, was suchen Sie dann eigentlich hier? Warum, also mit ihrer, ich bin eingeladen. Mit Ihrer Herrschaftsideologie, weshalb gehen Sie nicht zu den Herrschenden? Werden da welchen Herrschenden denn? Hugo Chavez? Oder seinem Nachfolger? Das sind doch auch Herrschende. Was soll das denn? Von irgendwelchen Leuten, die ähnlich denken. Was wollen Sie überhaupt noch von der Linken, die doch sowieso total verloren ist und regressiv in ihrer Sicht? Weshalb kommen Sie hier in eine total marginalisierte Linke, die überhaupt nicht in der Lage ist, darüber überhaupt zu debattieren, weil sie überhaupt nicht die Machtmittel hat? Also was soll das Ganze? Bis zum heutigen Abend habe ich geglaubt, dass sie vielleicht dazu in der Lage ist, darüber zu diskutieren. Ich muss zugeben, dass die Zweifel heute etwas größer geworden sind. Aber in erster Linie bin ich hier, weil ich eingeladen wurde. Und in zweiter Linie nehme ich solche Einladungen an, weil ich gegen jede Evidenz und jede Erfahrung aus geradezu trotzdem die Hoffnung habe, dass man mit Leuten, die man kritisiert, und zwar scharf kritisiert, weil sie es meiner Meinung nach verdienen, dass ich bei denen ja etwas tun kann, dass ich ja etwas ändern kann, dass ich Leute von meinen Argumenten überzeugen kann. Ziemlich egal, ob das Linke sind oder andere Leute. Ja, ich habe meine Kritik an einem Gegenstand vorzubringen, ja, und darüber diskutiere ich sehr gerne mit Leuten, übrigens sehr gerne auch mit Leuten, die das anders sehen, weil mit Leuten, die das genauso sehen wie ich, gibt es immer so wenig zu diskutieren und das wird dann langweilig. Sie sehen also, das ist eine Art Aufklärungsversuch, den ich hier starte. Wir werden sehen, ob er auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Angesichts der Art und Weise, wie im Augenblick darüber diskutiert wird und wie auf meine Argumente und Urteile eingegangen wird, beziehungsweise wie sie überhaupt dargestellt werden dann, um dann was gegen sie zu sagen, bin ich, wie gesagt, etwas im Zweifel, ob das gelingen kann. Aber, wie gesagt, ich bin da recht stur und gebe die Hoffnung nicht so schnell auf. Die erste Frage. Die erste Frage, ich finde den Bezug der Kollegin von der Bahamas auf die Jerusalemer Erklärung vollkommen unverständlich und weiß nicht, was das soll. Ansonsten habe ich meinen letzten Artikel in der Bahamas, glaube ich, vor 15 Jahren geschrieben. Und ansonsten übrigens eine nach wie vor ausgesprochen interessante und lesenswerte Zeitung, ne, wo immer wieder sehr gute Sachen drinstehen und so wie in allen anderen Zeitungen, die ich kenne auch, Sachen, die ich ziemlich daneben finde und sehr kritikwürdig. Man soll an die Bahamas nicht glauben, man soll sie lesen. Das ist eine Zeitung. Die Frage ist überhaupt nicht beantwortet, finde ich. Also, wenn diese, also Sie sagen, Sie haben Hoffnung, irgendwas da reinzutragen, Aufklärungsarbeit zu leisten, was in der Linken zu ändern. Aber so wie Sie die Linke charakterisieren, ist das ein total, eigentlich fast schon diametraler Widerspruch zu Ihrer Position. Und das heißt, wenn sich die Linke so ändern würde, wie Sie das wollen, dann müsste sie linke Essentials aufgeben, wie zum Beispiel Antimilitarismus, Antiimperialismus. Dann wäre es einfach nicht mehr die Linke, die historisch entstanden ist. Das hat mit einer linken Position eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Doch, das sehe ich eben genau anders und das habe ich Ihnen gerade versucht irgendwie darzustellen. Das, was Sie dort Antimilitarismus nennen und vermutlich auch das, was Sie unter Antiimperialismus begreifen, das ist überhaupt nicht das, was historisch irgendwie die Linke ausgemacht hat. Das hat sie in einigen Teilen und Aspekten ausgemacht und in anderen gar nicht, weil zum Glück gab es immer Leute, die eine scharfe Kritik genau an solchen sogenannten linken Essentials formuliert haben. Ja? Also Karl Marx war kein Antimilitarist, doch Quatsch, ist doch albern, sowas zu behaupten. Karl Marx war ein großer Fan der Vereinigten Staaten von Amerika aus sehr guten und nachvollziehbaren Gründen. Das interessiert halt heute niemand mehr in der Linken. Aber vielleicht würde sie sich dann mal auf ihre historischen Vordenker beziehen, wenn sie wieder ein etwas differenzierteres Bild der amerikanischen Gesellschaft zeichnen würde. Max Horkheimer und Adorno, aber auch übrigens viele andere Linke, nämlich zum Beispiel linkskommunistische Strömungen und andere, an denen es auch wieder viel zu kritisieren gäbe, haben schon sehr früh eine Kritik an diesem vollkommen dichotomischen und, entschuldigen Sie, wenn ich das so deutlich sage, sehr beschränkten, letzten Endes menschenfeindlichen Antiimperialismus formuliert. Man kann diesen Antiimperialismus mit einem Satz kritisieren von Max Horkheimer. Die Freiheit eines Landes ist etwas anderes als die Freiheit jener, die in ihrem leben. Der Antiimperialismus, so wie er dort vertreten wird, zu meinem Erschrecken in Teilen der Linken ja bis heute noch, der setzt nationale Souveränität als eine Art Fetisch und rechtfertigt damit grauenhafte Menschenfeindlichkeit in diesen jeweiligen Ländern. Ja? Dieser Antiimperialismus hat so weit geführt, dass man selbst noch Leute wie Pol Pot und Idi Amin verteidigt hat. Also die schlimmsten Schlechter, die es nach 1945 auf der Welt mitgegeben hat. Dieser Antiimperialismus, der sollte wirklich endlich mal vollkommen in die Tonne getreten werden. Der ist schon lange im Grund und Boden kritisiert und der ist kein linkes Essential. Ja? Im Gegenteil. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz, ich habe deine Frage ehrlich gesagt auch nicht richtig verstanden. Also, weil ich meine, kommen deswegen zusammen, und das finde ich, hast du gesagt, dass man auch unterschiedliche Positionen äußern und diskutieren kann. Also deswegen sind wir ja hier. Ja. Also ich will ja auch nicht irgendwie mit Leuten reden, die mit mir einer Meinung sind. Das findet am Stammtisch statt. Ich muss aber auch nicht akzeptieren, dass die neokonservative Herrschaftsideologie im linken Fall vertreten. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, was du damit meinst, anstatt immer so Phrasen abzulassen. Ja, neokonservative Herrschaftsideologie, was ist das denn? Ja, und wo findet die sich denn bei mir? Gegen den Terror zu führen, das ist neokonservative. wie es im Moment passiert. Ja. Was unterscheidet Sie von Neokonservativen? Sie sind ja auch aus der Linken gekommen und sind jetzt im rechten Lager gelandet. Ja, genau. Da wird sich das, das rechte Lager aber bedanken. Ja, vielleicht kann man das ja ein bisschen abkürzen, nachdem die Zeit auch schon fortgeschritten ist. Ich habe ja schon auf den Büchertisch hingewiesen, da gibt es ja nicht nur Iran-Bücher, da gibt es auch meine Doktorarbeit, die sich unter anderem mit der marxischen Fetischkritik, aber auch mit der Abschaffung von Staat und Kapital beschäftigt. Und da können Sie ja mal reinlesen und dann kriegen Sie einen Eindruck davon, was mich von Neokonservativen unterscheidet. Weil ich noch kein einziges Buch gelesen habe von einem Neokonservativen, der sich mit der Abschaffung von Staat und Kapital beschäftigt. Ansonsten finde ich, dass in der internationalen Politik es leider so ist, wie ich vorhin aber auch schon gesagt habe, ich wiederhole mich da jetzt, dass gerade neokonservative Theoretiker mitunter sehr richtige Sachen sagen, weil die nämlich noch eine Ahnung davon haben, was sowas wie globale Befreiung eigentlich bedeuten könnte. Und das unterscheidet sie von einer Linken, die sich genau dafür überhaupt nicht mehr interessiert, beziehungsweise glaubt, globale Befreiung sei bei so linkspopulistischen Leuten wie Hugo Chavez und seinen Freunden irgendwie verkörpert. Ja, und ja, da sehe ich, da bin ich zum, mitunter sehr froh, dass es Stimmen aus einem politischen Spektrum gibt, mit dem ich ansonsten so gut wie nichts teile, ja, dass sich in diesen Fragen zum Glück so eindeutig äußert. Also das unterscheidet Sie jetzt, dass Sie froh sind über die Äußerung und sich da einer Meinung sind? Ich glaube, Sie haben nicht zugehört und das hat keinen Sinn, wenn ich das jetzt noch fünfmal sage, weil Sie offensichtlich das nicht zur Kenntnis nehmen wollen und zuhören möchten, was ich da sage. Das habe ich gerade eben schon zweimal gesagt und ich glaube, es wird nicht besser ankommen, wenn ich es zum dritten Mal sage. Ich würde das jetzt hier schließen wollen und mich bedanken bei allen Zuhörenden, auch für die Fragen und natürlich auch bei dir, Stefan, dass du da warst. Und wenn es noch Bedarf gibt und auch noch Interesse, dann kann man sich auch noch zusammensetzen und das im Einzelnen klären, weil tatsächlich hat er sich schon oft wiederholt. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Von der Bundesadministration her.